Transparenz für die Ohren. Hiermit die Vorstandssitzung vom 30.01.2014 pünktlich um 20.37 Uhr. Versammlungsleiter ist der Ballerstedt, wenn jemand was dagegen hat. Oder möchte jemand von euch das ganz dringend machen? Mach mal. Du machst das toll. Genau, du hast den Hut. Yeah, Protokoll macht die Claudia. Anwesend sind Patrick Schiffer, Stefanie Nüther, Carsten Trojan, Jens Ballerstedt, Maja Tieks. Die Sasa kommt gegebenenfalls später, der ist heute die Mitfahrgelegenheit abgesprungen und Daniel und Christian haben sich entschuldigt für heute. Wir sind 5 Leute, damit ist der Vorstand beschlussfähig. Als erstes das Protokoll vom letzten Mal, vom 16.01. Der Link ist im Pad. Wir machen dann jetzt einmal kurz eine Abstimmung darüber, ob das Protokoll so angenommen wird. Steffi? Ich enthalte mich. Steffi enthält sich, übersetze ich kurz. Paki? Ja, dafür. Frau Maja? Auch dafür. Carsten? Habe ich nicht verstanden. Enthaltung? Jetzt kam es an. Und ich bin auch dafür. Damit ist es mit 3 positiven Stimmen und 2 Enthaltungen angenommen worden. Haben wir nochmal Glück gehabt. Wir kommen zu den Tätigkeitsberichten. Paki, hau rein. Ich schreibe dir noch. Der nächste, bitte. Du schreibst ja noch. Das kann man auch vorbereiten, junger Mann. Ich weiß, ich habe aber zu viel um die Ohren gehabt. Christian ist nicht da, Daniel ist nicht da. Daniel hat aber seinen Tätigkeitsbericht ins Protokollpad eingeführt, ist da nachzulesen. Als nächstes, Steffi, magst du? Wenn ihr mich hören könnt, kann ich kurz ein bisschen sagen, auch wenn ich eigentlich Urlaub habe. Ja, geht. Ich fasse ganz kurz, also ich habe mich in der letzten Zeit mit dem Schattenmeister-Team mal getroffen, die sind irre fleißig, machen furchtbar viele Erstattungen, also wir kommen richtig voran und schaffen was, planen gerade das Treffen mit den Kreisschatzmeistern, nach dem Bundesverwaltungstreffen wird es stattfinden in den Wochenenden. Und ansonsten war ich auf dem TA und bereite hier in Krefeld natürlich, hat man gerade KMV und die Ausstellungen vor und sowas halt. Und Urlaub halt, wie gesagt. Sowas in der Art wie Urlaub. So richtig Urlaub ist es nicht. Carsten ist der Nächste. Wolltest du das auch nachfüllen? Irgendwie. Na, man hört dich so gut wie gar nicht. Deswegen würde ich sagen, Carsten macht das schriftlich und füllt es dann da rein zum Nachlesen im Protokoll. Ist das für die anderen okay? Klar. Ja. Du klingst so, als würdest du in einer geschlossenen Konservendose sitzen und das Mikrofon ist außerhalb. Dosis hier. Das Mikro suche ich noch. Du warst gerade in der Nähe. Ich mache mal mit meinem Tätigkeitsbericht weiter. Ich hatte Personalangelegenheiten, habe 2 Podien vorbereitet, wo ich sprechen werde. Eins davon wird in Düsseldorf sein, das andere in Bonn. Wir hatten das Budgetplanungstreffen nach dem letzten Mal nochmal. CDPA mit einigen nachbereitenden Gesprächen der Leute, die da gewesen sind. Weitere Sachen für die Strukturreform, die wir da gemacht haben, da treten wir jetzt gerade in den Satzungskrempel ein. Das wird noch ganz viel Arbeit und in nächster Zeit gibt es viele Treffen mit Satzungsfu. Ich möchte hier auch mal ganz, ganz deutlich den MacGyver herausstellen, der in der AG-Struktur wirklich ganz hervorragende Arbeit macht. Ohne den wären wir noch nicht ansatzweise so weit, wie wir sind. Dann plane ich gerade einen ersten thematischen Workshop, der in Zusammenarbeit mit der Fraktion sein wird. Da soll ein thematischer Workshop mit einem Fachmann zum Thema EU-Subventionen in der Landwirtschaft stattfinden. Dann gab es einige Sachen noch zur Kommunalwahl, wo ich mich eingelesen habe. Letzte Woche ist ein Rechtsgutachten gekommen bezüglich Aufstellungsversammlungen. Da schreibe ich auch noch mal was, das über die NRW-Info geht. Da das aber Rechtsfu ist, habe ich mich da ziemlich reinfuchsen müssen und will es auch erst noch gegenlesen lassen, was ich da mache. Dann habe ich Klärungsversuche unternommen wegen Domain-Grabbing. Da ist ein fieser Typ, der mal wieder Piratenpartei, also kommunale Domains, sich geklaut hat. Es war erst mit piraten-stadt.de. Da behauptete er noch, das ist hier so eine Piraten-Kinderspielgruppe. Dann stellte sich raus, piratenpartei-stadt.de hat er auch gesichert. Jetzt müssen wir dem ein bisschen doller auf die Füße treten. Das habe ich auch in den letzten 2 Wochen gemacht. Dann planen wir im Juni ein Fußballturnier in Duisburg. Ja, das klingt komisch. Ich erkläre es kurz. Die Roma aus den Duisburger Problemhäusern, die Jugendlichen da, haben sich von uns Hilfe gewünscht. Und zwar spielen die total gern Fußball und würden gern Fußball spielen gegen die Mannschaften, die es sonst noch in Duisburg gibt, weil sie endlich mal deutsche Jugendliche kennenlernen wollen. Da sind wir im Gespräch mit dem Stadtsportbund Duisburg, mit dem MSV Duisburg, der das auch sehr gut findet und wahrscheinlich unterstützen möchte. Dann, wer ihn kennt, wir haben eine Nachricht an Arndt Zeigler geschickt, der Arndt Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs im WDR macht, den wir versuchen als Moderator dafür zu gewinnen, um da möglichst viel Öffentlichkeit zu generieren. Ziel ist dabei, endlich mal ein positives Zeichen in die Presse zu schicken, um zu zeigen, hier, das sind nicht Problemhäuser, das sind Menschen. Und da sich die Roma selber das Fußballturnier gewünscht haben, wollen wir ihnen diesen Wunsch so gut wir können natürlich erfüllen. Dann habe ich ein paar Anfragen gehabt wegen Ordnungsmaßnahmen, wo mich Leute gefragt haben, wie das denn funktioniert und so weiter. Da habe ich denen bei geholfen. Jetzt allerdings habe ich denen nicht geholfen, die Ordnungsmaßnahme zu formulieren, sondern habe ihnen bloß die Formalia erklärt und habe mich schon mal darauf vorbereitet, am 2. Februar-Wochenende wird in Düsseldorf das nächste große Fraktionentreffen sein, wo sich die 4 Landtagsfraktionen, die wir haben, in Düsseldorf treffen, um die nächsten Monate zu besprechen. Da sind der Paki und ich auch zu eingeladen worden, damit wir als Landesverbandsvertreter sozusagen dabei sind. Ich habe da die Einladung natürlich dankend angenommen, Paki auch, aber gleichzeitig haben wir mit der Fraktion ein bisschen geschimpft und haben denen gesagt, dass wir uns wünschen würden, dass das nächste Mal nicht gezielt 2 Vorstandsmitglieder der Wahl eingeladen werden, sondern dass das nächste Mal die Fraktion das genauso macht wie jeder andere und eine E-Mail schickt an vorstand@ und da reinschreibt, dass sie gerne 2 Vorstandsmitglieder oder 2, sagen wir 2 Repräsentanten des Landesverbandes haben wollen. Das müssen ja nicht zwingend Vorstandsmitglieder sein, um einfach nicht in die Entscheidungsgewalt der Partei reinzugreifen. Ich habe dem Joachim auch schon gesagt, dass natürlich wir dieses Mal gerne kommen und jetzt nicht deswegen das Treffen boykottieren werden oder sowas. Aber fürs nächste Mal bestehen wir einfach darauf, dass eine E-Mail ganz normal an den Vorstand in Gesamtheit geschickt wird und letzten Endes wir dann entscheiden können, welche 2 Mitglieder dahin gehen. So viel zu meinen Aktivitäten der letzten 2 Wochen. Frau Maja. Ja, genau. Ich habe ganz viele Tickets bearbeitet, wie eigentlich immer. Dann habe ich die Ausschreibung von dem Vorstandsteam rausgeschickt und Bewerbungen gesichtet. Ja, ich habe alle möglichen Gespräche etc. gemacht, habe mir das mit den ganzen Daten, die der Daniel immer so rumwurschtelt, mal erklären lassen von ihm im Bumble letztens. Wir hatten AG-Struktursitzung, was haben wir denn noch? Ich habe jetzt hier im Kreis, hatten wir halt ein paar Sachen, da habe ich den Büropiraten noch ein bisschen geholfen mit dem Verwaltungsportal und den ganzen Daten, die man da so ziehen kann, muss, wenn es um Einladungen zum Beispiel zur KMV geht. Wir planen da gerade auch vor Ort eine KMV, da bin ich auch mit drin. Dann war, genau, also AG-Struktur hatte ich. Dann war ich in Wuppertal bei dem Seminar von der PIKO, Kardinalfehler in der Pressearbeit. Da wurde ich von den Wuppertaler Piraten eingeladen und war da und habe mich sehr gefreut. Und es war sehr gut. Genau, dann waren wir auf dem TDPA und haben dann unseren wundervollen Strukturslot auch gemacht und haben da gute Diskussionen geführt und auch noch guten Input gekriegt. Ja, was zum Beispiel da noch so Fallstricke sind in den Sachen, die wir uns so gedacht haben. Und dementsprechend können wir dann da jetzt noch ein bisschen was ändern. Montag war ich bei der Snowden Art Vernissage im Landtag. Das war auch sehr schön. Genau, und ansonsten diese Woche habe ich vor allem Tickets gemacht und dementsprechend viel gearbeitet auf der Arbeit und war dann immer platt und habe sonst auch gar nicht so fürchterlich viel gemacht. Genau. Aber alles andere ist nachzulesen. Okay, Dankeschön. Ich sehe, Pakis Bericht steht jetzt auch drin. Jo, ich habe mal so ein bisschen was reingeschrieben. Ist nicht alles und noch nicht so detailliert, wie ich das gerne machen würde, aber ich werde das in Zukunft immer weiter verfeinern. Ja, wir hatten den TDPA, da habe ich in der Orga mitgeholfen. Es gab ein paar Besprechungen auch intern mit dem KV Düsseldorf bezüglich dieser ziemlich üblen Aufstellungsversammlung, noch Nachbesprechungen, wie man da jetzt in Zukunft eventuell vorgehen könnte. Ich habe diverse Telefonate geführt, Mails geschrieben bezüglich neuer Mitglieder, im Presseteam gab es ein paar Sachen zu organisieren, wie zum Beispiel am 12.02. ein Pressebrunch. Ich habe dem Bernd schon das Landesverbandshandy gegeben, dem Holaris noch nicht, da muss ich noch mich um die PIN kümmern, da muss ich mit dem Carsten gleich mal quatschen. Ja, und ansonsten habe ich zwischen Basis und Fraktion ein bisschen vermittelt. Ich habe ein bisschen mit dem Bund telefoniert, mit dem Incredible und der Gefion bezüglich der Werbemittel für den Europawahlkampf und war auch auf der Snowden Art Ausstellung letzten Montag. Das war ziemlich cool. Ja, und dann habe ich noch so diverse Sitzungen, Kleinkram mitgemacht, den ich aber jetzt hier nicht alles so detailliert aufführe. Das war's. Vielen Dank. Damit sind wir durch die Tätigkeitsberichte für heute durch. Die statistischen Zahlen sind dem Protokoll zu entnehmen. Wir kommen also jetzt zu den Anträgen und haben am Anfang zwei Wiedervorlagen von vor 2 Wochen, die da sind, weil die sich speziell an den Carsten richten. Jetzt sehe ich, dass für den ersten doch der Volker Neubert ist da. Und zwar geht es nochmal um die Nachfrage nach der Zusage, dass bis zum Ende 2013 der Zugang für den OV Pulheim ein lesender Zugang für die Mitgliedsdaten für den Vorstand da sein sollte, im Verwaltungsportal und das immer noch nicht eingerichtet ist. Und der Volker Neubert wollte fragen, wann das denn passiert. Habe ich das gut zusammengefasst soweit, Volker? Wunderbar. Carsten, magst du darauf antworten? Ja, jetzt hören wir dich ein bisschen. Versuch's mal. Okay, habe ich nicht eingerichtet bisher. Ich bin einfach da, dass ich da mehr Zeit habe, das anzusprechen. Das ist unbedingt. Ich glaube, das hat keinen Taukasten. Ich verstehe kein Wort. Verstehen die anderen den Kasten? Liegt es an mir? Ich Es verstehe klingt auch irgendwie, nicht. als wäre das Mikrofon kaputt oder so. Das geht und kommt. Das Mikro ist nicht kaputt. Mumble Aber Bridge? wir verstehen nicht so gut wie nicht. Sollen wir denn eine Bridge reinziehen? Ja. Und mag das mal jemand tun? Ja, kann ich machen. Momentchen. Wo ist sie denn? Ganz oben, ne? Ja, da ist auch noch eine. Boah, wo ist denn die? Oben bei AFK ist eine. Ah, da. So, Bridge ist da. Dann warten wir einen kleinen Moment, bis der Carsten sich eingewählt hat. Ich habe etwas gehört. Kann ich mich jetzt hören? Ach, ganz hervorragend. Jetzt hören wir Ja! dich. Höre ich euch jetzt irgendwie aus der Blechdose. Ist ja super heute. Ja, nochmal zurück zu dem OV-Thema. OV bin ich bisher nicht angegangen. Ich kann im Moment die Zeit aus beruflichen Gründen jetzt gerade dafür nicht aufbringen. Das wäre auch Teil meines Berichtes gewesen, den ich jetzt nachreichen kann quasi, weil es im Moment halt so ist, dass ich jetzt in diesem Augenblick beruflicherseits Dinge halt übernehmen muss, Aufgaben übernehmen muss, die nicht vorhersehbar waren. Und mein Arbeitgeber nach 4 Jahren gesagt hat, du musst mal wieder richtig was machen. Deswegen kann ich das im Moment nicht einrichten. Habe ich jetzt auch noch nicht gemacht. Ich kann hingehen und kann mit Jörg oder Daniel oder wem auch immer sprechen, kann erklären, was zu machen ist und dann wird das sicherlich relativ zeitnah eingerichtet werden, hoffe ich. Das wäre doch super. Wie kann ich mich hier stumm stellen? Ich will jetzt nicht die ganze Zeit Was hier heißt denn auf, relativ zeitnah? wenn ich Nochmal Daniel bitte. oder wenn ich Daniel oder Jörg spreche, zeitnah, also Ach telefonisch so. mit denen spreche. Okay. Volker, bist du mit der Antwort erstmal so zufrieden? Nicht wirklich. Denn es gäbe ja auch noch Möglichkeit, dass ich einen lesenden CRM-Zugang bekäme. Ja, aber das ist nicht etwas, was ich dir einrichten kann, das weißt du auch. Und die Daten kommen eigentlich immer über den Kreisverband. Und den Zugang habt ihr ja. Ich bin also jetzt letztens wieder gefragt worden, dass ich also ein neues Mitglied anlegen sollte, was ich natürlich nicht konnte. Ein Verwaltungsportal anzulegen. Nee, das funktioniert. Das stimmt so nicht. Ich habe dich angeschrieben, einfach automatisch, weil ihr den schon bestätigt hattet im Umlauf und habe dich gebeten, den zu bestätigen, aber nicht neu anzulegen. Ich habe nicht dran gedacht, dass ihr den Zugang noch nicht habt. Okay, das ist ein Missverständnis mit ja, bestätigen und nee, kein Problem. Also es ist einfach der Unterschied zwischen neues Mitglied neu anlegen und bestätigen. Angelegt wird es ja von unserem Verwaltungsteam und ihr vor Ort würdet das bestätigen, weil das ja ein Mitglied ja in Zusammenarbeit zwischen LV und dem Bundesverband angelegt wird, sozusagen. Das heißt, das ja, geht generell nicht, das anzulegen. Vielleicht kann ich da nochmal so. Genau. Vielleicht kann ich da generell noch mal ein, zwei Dinge sozusagen, auch um den Volker ein bisschen zu beruhigen, auch für die Orts- und Kreisverbände. Also es würde keinen Sinn machen, dir einen CRM-Zugang einzurichten. Das Ganze ist ja nicht mal eben durchschaut und für die kleinen Sachen, die er macht, ist das sehr, sehr aufwendig, sich da einzuarbeiten. Nichtsdestotrotz verstehe ich dein Bedürfnis, dass ihr da auf dem Laufenden sein wollt, also gerade jetzt auch von der Schatzmeisterei und Verwaltungsseite. Ich denke, der Carsten organisiert das jetzt, dass der Daniel und der Jörg das schnellstmöglich einrichten können. Da bin ich relativ optimistisch, dass das dann auch funktioniert. Das nächste ist, dass von der Schatzmeisterei wir da auch auf einem sehr guten Stand im Moment sind, weil das Team grandios gearbeitet hat. Wir können demnächst aktuelle Zahlen liefern und mit demnächst meine ich wirklich ziemlich zeitnah. Ich will noch kein Datum nennen, aber es wird sehr bald sein. Und ja, alle auch sehr zufrieden sein können und auch der OV, der dann im Verwaltungsportal abgebildet ist, beziehungsweise auch im Wiki dann mit Einnahmen und Ausgaben wird dann abgebildet mit einem aktuellen Kontostand. Gut, steht natürlich dann nach wie vor die Frage im Raum, wann hätten wir den Zugang? Innerhalb des nächsten Monats oder innerhalb des nächsten Vierteljahres oder? Ich denke, innerhalb des nächsten Monats müsste das machbar sein, oder? Ja, sollte machbar sein. Hört man mich wieder? Ja, jetzt hört man dich wieder. Ich hasse diese Verbindung heute. Ja, habe ich gesagt, falls das nicht ankam. Super, dann innerhalb des nächsten Monats, also bis Ende Februar, habt ihr Zugang. Das ist ein Wort, ich bedanke mich. Wie viele Leute sind denn im OV Pulheim, die auf diese Daten zugreifen müssen, respektive wie viele Leute sitzen im Vorstand OV Pulheim? Es sind 3 im Vorstand, aber es wird schon reichen, wenn ich alleine einen Zugang hätte. Habt ihr das irgendwie geregelt in euren Statuten, wer Zugang bekommt? Können wir das nachlesen, dass wir das einfacher einrichten können? Können wir also sofort? Wir könnten sofort einen Umlaufbeschluss machen, dass das erstmal vorläufig reicht. Letztendlich sind es 3. Ja, das könnt ihr ja parallel jetzt machen. Das eilt ja jetzt nicht, kommt ja nicht auf den Tag an, aber so, dass ihr in dem Vorstand bitte einmal bestimmt oder euch einigt, wer da den Zugriff kriegen soll, einen Vorstandsbeschluss dazu machen, dann ist gut. Weil das haben die meisten Kreisverbände durch ihre Gründung und die Schaffung der Funktionen ja schon gemacht. Wenn ihr das auch schon habt, ist ja okay. Ja, ich bin als Schatzmeister und Pressemensch gewählt. Mir ist nur wichtig, dass man das irgendwo sehen kann, wer aus der Gliederung für die Datenverwaltung gewählt, bestimmt wurde, damit das festgehalten ist. Wenn es schon geschehen ist, ist gut. Wenn nicht, mach das bitte noch. Werde ich sofort veranlassen. Und ansonsten, wenn ich es also nächsten Monat bekomme, vielen Dank. Jo. Kurz, was da Piratonym gerade eben aus eurer GO gepostet hat. Das Zugriffsrecht auf die Mitgliedsdaten des Ortsverbandes Pulheim alle Mitglieder des Ortsvorstandes haben und der Ortsvorstand weiteren den Zugriff auf Mitgliedsdaten gewähren kann. Ihr achtet dann aber mit darauf, dass die DSV auch da ist und so, ne? Volker. Der ist schon runter. Ah, der ist schon runter. Wollt nur mal klar machen, dass das natürlich, dass da eine gültige DSV da sein muss. Ja, dazu kann ich sagen, 2 Leute aus dem Vorstand haben eine gültige DSV. Und der dritte wird es aus zeitlichen Gründen nicht schaffen. Ja, dann kann der schon mal keinen Zugriff bekommen, natürlich. Und auch nicht per Beschluss von euch Zugriff gewährt bekommen. Der müsste auf jeden Fall eine haben. Ja, ist klar. Aber aus beruflichen Gründen kann der wohl nicht. Aber es reicht ja, wenn wir mit zwei Mann Zugriff haben. Ja, ja, kein Problem. Hauptsache, ihr habt das im Blick. Gut, dann haben wir den ersten Punkt hinter uns. Das zweite ist auch eine Wiedervorlage von letzte Woche. Und das stimmt. Natürlich hast du recht, Alex. Dass Vorstände durch Wahl quasi berechtigt sind, auf Mitgliedsdaten zu gucken. Da hast du recht. Das zweite ist Wiedervorlage vom Andreas Friebe, der hatte eine Nachfrage auch an den Carsten, und zwar wie der Stand ist bezüglich Materialprojekt 53. Materialprojekt 53. Wir haben alles das Geld, ich würde sagen, wir haben alles Geld ausgegeben. Nein, wir haben das alles bestellt an Pavillons, was bestellt werden musste, wo es eine Nachfrage gab, und das Projekt ist irgendwann Mitte letzten Jahres zu den Wahlkämpfen halt ja nicht eingestellt worden, aber soweit der Bedarf da war, erfüllt worden, würde ich jetzt erstmal sagen. Wenn Einzelteile noch fehlen, das habe ich jetzt gerade nicht im Blick, aber von den großen Teilen, das heißt Pavillons, haben wir aufgehört zu den Wahlkämpfen letztes Jahr bestellen, weil da war der Bedarf an großen Pavillons gedeckt, da war eher die Frage nach den Tischen und Schirmen, weil die großen Pavillons nicht alleine aufbaubar sind und zu unhandlich waren. Da ging der Trend dann eher in die Tisch- und Schirmrichtung, die aber nicht im Projekt 53 drin waren. Okay. Sind da noch Nachfragen vom Antragsteller zu? Der ist ja auch da. Guten Abend, hört man mich? Ich bin mit dem iPhone unterwegs. Ja, man hört dich. Prima, schönen guten Abend erstmal. Ich habe das ein bisschen anders auf dem Schirm. Ich habe mir die Protokolle angeguckt, die hatte ich auch, glaube ich, in das Ticket eingepflegt. Projekt 53 umfasste Klemmbretter, dreiteilige Multifunktionstische, die Pavillons und die Fähnchen. Bei der Frage bei der Schatzmeisterei hieß es, es ist alles bezahlt und gebucht worden. Und mir ist das halt auf den Plan gekommen, weil wir im Meckenkreis zum Beispiel nur den Pavillon haben und alles andere nie angekommen ist. Und alle Sachen gehörten in dieses Projekt 53 rein. Ja, du siehst, also wenn die Sachen da sind und verbucht wurden, wurden sie auch bestellt und sind in irgendeine Richtung von irgendeinem Abholer übernommen worden. Wie ist denn der Pavillon zu euch gekommen? Das Pavillon war schon, ja, weiß ich nicht. Das war, glaube ich, schon, lass mich lügen, Landtagswahl vorher irgendwann, das ist schon lange. Nur das Projekt 53 stammt ja von Oktober 2012, also es ist schon bald anderthalb Jahre alt. Und da sollte halt dann jeder Kreis bzw. jede kreisfreie Stadt was bekommen. Und uns fehlt halt bis auf der Pavillon noch einfach alles. Okay. Ja, wie gesagt, die ganzen Sachen sind bestellt worden. Es sind jetzt, du hast recht, es ist seit 2012 lief das Projekt, das ist anderthalb Jahre her. Viele Dinge sind gewandert, viele Dinge sind unterwegs gewesen und an einigen Stellen wird sicherlich auch das eine oder andere nicht angekommen sein, obwohl es auf den Weg geschickt wurde. Ich kann jetzt natürlich nicht sagen, wo jedes Klemmbrett geblieben ist. Wir haben sie abgegeben und haben halt gesagt, die müssen dort oder dorthin. Vieles, sehr, sehr vieles ist immer über die Landesparteitage verteilt worden. Gerade die Pavillons sind darüber gelaufen mit den Tischen und so weiter. Da haben wir eigentlich vieles abgegeben darüber. Heißt aber im Endeffekt, dass jetzt keine Tische und Klemmbretter mehr irgendwo eingelagert sind, die wir euch geben könnten? Nein, die sind auf keinen Fall mehr da, weil die brauchten wir alle. Also die wurden ja jetzt dann, die ersten wurden ja jetzt schon in zwei Wahlkämpfen benutzt quasi. Und die sind alle raus, natürlich, klar. Wir haben immer wieder das Problem, dass wir über die Zeit halt Dinge, ich sag mal, verlieren, weil die Leute es auch nicht nachhalten. Die gehen dorthin, jetzt nicht auf den Märkischen Kreis bezogen, generell gesprochen, die gehen in eine Region und dann sind sie dort und werden dort eigenverantwortlich verwaltet. Aber dann werden die so gut verwaltet, dass Sonnenschirme und Tische, die als Verlust gemeldet wurden, jetzt sogar noch letztes Jahr wieder in Kellern aufgetaucht sind, die wir dann schon bereits ersetzt hatten. Also sowas passiert immer wieder. Ich meine, das Projekt war ja dafür angedacht, wirklich jeder Kreis und jede kreisfreie Stadt was bekommt. Das muss ja irgendwo nachzuhalten sein, weil ich habe jetzt auch mit unserem Büropiraten gesprochen, der hat wohl auch schon mehrfach nachgefragt, so das letzte halbe Jahr, da hieß es, es kommt noch was. Nur im Endeffekt stehen wir jetzt da und haben halt die Sachen nicht, die wir halt bräuchten für den Wahlkampf, der uns jetzt bevorsteht. Das ist halt die Frage, ob wir das jetzt noch kriegen, oder die andere Frage, die dann meiner Meinung nach geklärt werden müsste, wo sind die Sachen geblieben? Ich meine, mich zu erinnern, dass irgendwann mal die Inventarisierung angefangen hat. Und gerade wenn es um solche kompletten Pakete geht, dann muss ja irgendwo nachgehalten sein, okay, das Paket ist jetzt an dem und den rausgegangen und da müssen die sein, weil wir hätten schon sehr gerne die Sachen, dass wir endlich ja, da an können. Wo kommt denn euer Pavillon her? Wer hat euch das gegeben? Ich überlege, das weiß ich nicht. Den haben wir aber schon seit Anfang 2012, also das ist schon ganz lange her. Haben wir auch immer gesagt, dass wir den Pavillon nicht mehr brauchen, den haben wir. Der ist wirklich Anfang 2012 irgendwann, ich weiß noch, damals hatten wir ja die Verwaltung, das Verwaltungsportal, wo wir die Werbemittel rüber bestellt haben. Und irgendwie in dem Zug ist irgendwann auf irgendeinem LPT damals an uns der Pavillon übergeben worden. Ich meine, der steht auch irgendwo im Verwaltungsportal, nur alles andere fehlt uns halt. Okay, das heißt, den habt ihr vor Projekt 53? Ja, definitiv hatten wir. Den hatten wir ja zur Landtagswahl schon. Und die Landtagswahl war ja im Mai und das Projekt 53 ist ja Oktober. Ja gut, ich meine, wenn das vor Projekt 53 war, dann lauft ihr natürlich nicht unter dem Projekt, weil ihr dann immer gesagt habt, ihr habt schon. Ich müsste jetzt nachgucken, was laufen ist. Ich kann es dir jetzt aus dem Stegreif nicht sagen. Ich weiß es nicht. Ich muss mich mal einloggen. Ich kann, wie gesagt, wenn das vor Projekt 53 war, dann ist natürlich klar, dass ihr nicht in dem Projekt mit drin gewesen seid. Wir haben auch nicht an 53 Kreise ausgeliefert, weil einige gesagt haben, wahrscheinlich so wie ihr, wir haben schon ein Pavillon. Ja? Ja, genau. Wir haben gemeldet oder wir haben uns auch für dieses Projekt 53 angemeldet. Halt, dass wir das andere brauchen. Also Klemmbretter, Fähnchen, Tisch, nur halt den Pavillon nicht. Das hatten wir. Wir hatten uns aber definitiv damals angemeldet für dieses Projekt. Nur halt mit Ausnahme des Pavillons, dass wir nur diesen nicht mehr brauchen. Okay, wie gesagt, ich kann es jetzt gerade aus dem Dings nicht klären, müsste ich nachgucken, aber es klingt eher so, dass man gesagt hat, okay, ihr habt den großen Pavillon schon, wir schieben die Sachen hinterher. Vielleicht sind sie hinterhergeschoben worden oder vielleicht sind sie auch irgendwie nicht bestellt worden oder nicht bei euch angekommen, weil der Bedarf an irgendeiner anderen Stelle lauter war. Ich kenne das ja aus Wahlkämpfen. Magst du dann einfach nachgucken und mit dem MK Kontakt aufnehmen, wenn du dies weißt? Ja, ich habe mich schon mal eingeloggt, aber das will ich jetzt nicht während der Sitzung machen. Ich mache das danach. Aber ich habe mich schon eingeloggt und guck mal nach. Okay, dann hoffe ich, das ist soweit für dich okay, Andreas, dass der Carsten sich drum kümmert und mit euch Kontakt aufnimmt. Ja, super, dann weiß ich Bescheid und hoffe, dass wir die Sachen dann noch wirklich kriegen. Ich bin dann wieder weg und wünsche euch noch einen schönen Abend. Danke, tschüss. Gerne. Der Darkwind ist schon ganz lange da im Raum und wollte wahrscheinlich auch noch was dazu sagen. Ja, genau. Also das Projekt 53 hatte ja ursprünglich die Aufgabe, für jeden Kreis ein Pavillon und halt eine Infostandausstattung zu machen. Jetzt ist es so, in Solenscheid ist davon nie was angekommen. Gibt es denn irgendwo eine Inventarliste, dass man irgendwo feststellen kann, okay, hier ist ein Kreis, der hat zwei, wo davon auszugehen ist, dass dann einer für unseren Kreis dabei ist? Wer führt die Inventarliste? Wo kann man die einsehen? Im Portal ist die, es gibt Kreise, ich bin da gerade drauf, es gibt Kreise, die haben zwei Pakete. Das ist schon so. Das war ja erstmal der, ursprünglich ist es ja zum Tauschen untereinander gewesen, das, was wir da im Portal gemacht haben. Nur als nachher immer mehr Pakete wurden und immer mehr ausgeliefert wurde, ließ der Tausch untereinander natürlich auch nach. Ich habe die Liste hier vor mir, ich sehe aber auch den Pavillon in MK nicht. Ja, aber du kannst 30 Pakete, 30, 35 Pakete, ich glaube, das sind die, die wir ausgeliefert haben, kannst du im Portal drin sehen. Okay, stehen da auch dann die Ansprechpartner? Ja, du kannst die quasi kontaktieren. Okay, cool. Ja, da steht zum Beispiel Vorname, erster Buchstabe, Nachname und der Ort steht dabei zum Beispiel. Dann, also aus Datenschutzgründen. Du kannst aber hingehen und kannst den sozusagen anfordern. Dann geht eine Mail an denjenigen, der den gerade in den Fingern hat. Okay, dann versuche ich das einfach mal. Alles klar, danke. Okay, haben wir diesen Punkt auch abgeschlossen. Wir kommen zum nächsten. Das sind die Anträge an den Landesvorstand. Da fangen wir leider auch wieder mit VKV-Anträgen, die es nicht durch den Umlauf geschafft haben. Wir beginnen mit Ticket Nummer 98963, VKV-Antrag aus dem Kreis Warendorf. Und zwar eine Bezahlung fürs Bürgerzentrum Aachen, die Schuhfabrik in Aalen. Da war ich auch schon mal. So übrigens ein ganz Aalen, nicht Aachen, genau. Ganz toller Veranstaltungsort, hat die Räume reserviert, drei Termine zum Thema Crypto-Party, eine KMV sowie ein Arbeitstreffen. Da sind Kosten von 70 Euro entstanden. Die möchten Sie übers VKV-Budget beglichen haben. Ich, wenn da kein Diskussionsbedarf ist, würde ich das jetzt direkt abstimmen. Ich sehe, das ist nicht der Fall. Steffi? Dafür. Carsten? Jo. Paki? Ja. Frau Maja? Jo. Und ich bin auch dafür. Damit ist der Antrag einstimmig angenommen worden. Wir kommen zum Ticket 98995 VKV-Finanzantrag für den Kreis Recklinghausen für postalische Einladungen. Ein Budget von 100 Euro wird beantragt für die postalische Einladung zu den anstehenden AVs für Stadtratswahlen im Kreis Recklinghausen. Dadurch sollen inaktive Piraten zu den AVs eingeladen werden, mit der Hoffnung auf positive Resonanz. Es ist ebenfalls ein VKV-Antrag, deswegen stimmen wir direkt ab. Steffi? Dafür. Carsten? Jo. Pack. Dafür. Frau Mahl? Dafür. Und ich bin auch dafür. Damit ist der Eintrag einstimmig angenommen. Das nächste ist ein sonstiger Antrag. 98094. Korrekturantrag zum Protokollvorstandssitzung NRW am 2.1.2014. Antrag, das technische Unverständnis des Vorstands über meine Schilderin von der Fake-Seite hat mich in einem solchen Erklärungsnotstand gebracht, dass ich, als Carsten noch ein Machwort sprechen musste, als ich mich gerade beruhigt hatte, mich so provoziert und im Stich gelassen fühlt hatte, dass ich überreagiert habe. Diesen Satz möchte Vika zusätzlich im Protokoll drin stehen haben. Wir haben das schon mehrfach diskutiert. Deswegen würde ich gern kurz das abstimmen lassen, dass dieser Satz zusätzlich mit ins Protokoll vom nochmal 16.01. Genau, ins Protokoll vom 16.01. rankommt. Oben steht der 2.01. unten der 16.01. Das ist der 2.01. 2.01. Genau, 2.01. So steht es im Titel. Wir haben das in am 16. nochmal behandelt, deswegen laut okay. Protokoll. Ah, okay. Das soll aber ins Protokoll vom 2.1. Wir kommen zur Abstimmung. Ich fange diesmal oben an. Ich bin dafür. Frau Meier? Ebenfalls dafür. Paki? Ja. Carsten? Enthaltung. Carsten enthält sich. Und Steffi? Auch dafür. Damit ist mit einer Enthaltung der Antrag angenommen und dieser Satz wird ins Protokoll vom 2.1. noch eingefügt. Danke. Gerne. Wir kommen zum Ticket 98514, Änderung der GO. Antragsteller ist Korax. Ahoi Vorstände, in der Geschäftsordnung des Bundesschiedsgerichtes habe ich folgende Regelung gefunden. Paragraph 2 Sitzungen. Bei einer unentschuldigten Verspätung ist ein Geldbetrag an die Senatskasse zu zahlen. In einer Kammersitzung ist für einen Verspätungszeitraum von 10 bis 14 Minuten 1 Euro, 15 Minuten 2 Euro. In der Senatssitzung ist für einen Verspätungszeitraum von 5 bis 9 Minuten 1 Euro, 10 bis 14 Minuten 2 Euro und 15 Minuten 3 Euro fällig. Die Senatskasse wird bei genehmer Füllung anlässlich Präsenzsitzung des Senats in geeigneten Etablissements ausgeschüttet. Geeigneten Etablissements. Ich finde den Satz sehr schön. Antrag ist so etwas in die Geschäftsordnung des Landesvorstands für öffentliche Sitzungen einzufügen und dort eine entsprechende gleichwertige Regelung einzuführen. Korax, möchtest du dazu was sagen? Abend. Namen Korax. Nö, das sollte eigentlich selbsterklärend sein. Da war noch ein PS bei, das habe ich in den Mumble-Chat, in Pet-Chat reingeschrieben, das PS war noch dabei. Wir hatten okay. Das ja heute wieder, ne? Wenn ihr inzwischen 30, aber vorhin waren es deutlich über 10 Leute, ihr sind und warten, ich finde das doof und das reißt manchmal ein bisschen viel ein. Ich denke, ihr wisst, was damit gemeint ist. Ja, ich denke auch. Gibt es Kommentare dazu von meinen Vorstandskollegen? Originell, ich finde gut. Wohin mit dem Geld? Das können wir in einem geeigneten Etablissement auf den Kopf hauen. In einem, wo Blechdosen auch erlaubt sind. Wie viel Verspätung müssen wir denn dafür generieren? Och, ich überlege mal, wie viel Verspätung generieren wir so. Das kriegen wir hin. Gilt das rückwirkend? Dann, Darkwind schreibt gerade, dann muss Michelle bluten. Ich finde die Regelung lustig. Also im Prinzip sowas wie eine Trinkgeldkasse machen und im Zweifelsfall setzen wir uns dann bei unserem Neuwahl-LPT zusammen und trinken ein Bierchen. Wenn wir richtig gut sind, ist da gar nichts drin in der Kasse. Da Wenn wir steht, was richtig gut kostet nicht sind. erscheinen, dann heißt das aber nur, nicht erscheinen, nur bei unentschuldigt, ne? Wenn wir richtig gut sind, finanzieren wir damit einen dritten LPT. Ja, auch schön. Also bei Steht einem da was Witz, zu nicht erscheinen? das können wir uns ja ausdenken. Es soll ja eine gleichwertige Formulierung sein. Also tatsächlich verstehe ich das, was der Antrag soll, und er soll es schmerzhaft machen, zu spät zu kommen. Deswegen finde ich, sollte ein nicht unentschuldigtes Nichterscheinen mit 5 Euro zu Buche fallen. Also nur ein unentschuldigtes Nichterscheinen. Sonst geht man halt hin und sagt, oh, ich bin schon 15 Minuten später zu spät, dann komme ich lieber gar nicht, dann kostet mich das nichts. Sollen wir das modular abstimmen oder das in den Antrag mit einfügen? Da ist übrigens noch gar nicht, da steht bloß eine gleichwertige Regelung reinzumachen. Die haben wir ja noch nicht. Das ist nicht die Änderung der GO, sondern bloß ein Antrag, dass wir die GO ergänzen sollen. Die genaue Regelung müssen wir noch festlegen. Okay. Und dann abstimmen. Soll ich die aufschreiben? Ich kann ja mal so eine Regelung, falls wir uns Mach du dafür doch entscheiden, mal bis aufschreiben. in 14 Tagen eine Regelung fertig. Das finde ich Mache gut. ich. Dann stimmen wir das mal ab, Steffi. Dafür. Carsten. Ach, Herr Jemine, das geht so recht gut. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Ja gut, weil der Chorus fertig ist, machen wir das mal. Carsten ist auch dafür. Paki. Ich bin auch dafür und tue anfangs schon mal 5 € rein. Frau Maja. Ich bin auch dafür. Und ich bin auch dafür. Das heißt, wir schreiben uns so eine Regelung in die GO. Dankeschön. Gerne. Wir können ja reinschreiben, der erste Vorsitzende ist halt doppelt. Boah. Also ich finde Ja, das gut. wäre ich Krösus, ey. Gut, nächster Antrag ist ein VKV-Antrag mit der Ticketnummer 99035, VKV-Finanzantrag Städteregion Aachen, Stadt Aachen Kundenstopper. Der Antrag ist auf die Übernahme von Kosten in Höhe von 85 Euro für einen Kundenstopper für Aachen. Gibt es dazu Diskussionsbedarf? Sonst machen wir da direkt wieder eine Abstimmung, da es ja ein VKV-Antrag ist. Durch, weiter. Steffi? Dafür. Ja. Paki? Ja. Frau Ma. Jo. Ich bin auch dafür, einstimmig angenommen. Nächstes, Antrag von Bernd Pirat, ein Finanzantrag, ist es Ticketnummer 99043, Krennes Budget Quartal 2 und 3 2013. Aha, hiermit beantrage ich die Krennes Budgets für die Quartale 2 und 3 in 2013 für beide Quartale zurückzulegen. Rückwirkend? Ach so. Ah, jetzt verstehe ich's. Ich lese es kurz vor. Bei den Reisekostenabrechnungen ist aufgefallen, dass im zweiten Quartal das Budget zu gering und im dritten Quartal zu hoch gewählt wurde. Die Zusammenlegung der Budgets erhöht also nicht die bisherigen genehmigten Rahmen, sondern sorgt dafür, dass das gesamte Budget insgesamt die 6 Monate Wahlkampf abdecken. Gibt es dazu Fragen? Können wir das überhaupt machen? Ja, also der Antrag ist weitestgehend mit der Schatzmeisterei so abgesprochen, das ist in Ordnung. Okay, dann stimmen wir direkt ab. Diesmal fange ich oben an. Ich bin dafür. Frau Maja. Dafür. Paki. Dafür. Carsten. Jo. Steffi. Damit ist der Antrag einstimmig angenommen. Das nächste VKV-Antrag Leverkusen, Ticketnummer 99096, Reisekosten für AVs und KMVs. Fürs Protokoll, es geht um ein Gesamtreisekostenbudget für die Termine vor der Kommunalwahl von 150 Euro aus VKV-Budget für Versammlungsämter und deren Helfer. Wir stimmen direkt ab. Steffi? Dafür. Carsten? Ayu. Dafür. Frau Mann? Jo. Ich bin auch dafür, einstimmig angenommen. Ticketnummer 99124, Antrag auf nicht öffentlichen Teil. Antragstellerin ist Steffi. Hiermit beantrage ich für die Vorstandssitzung vom 30.01. einen nicht öffentlichen Teil. Begründung, Gespräche über personenbezogene Daten und Ordnungsmaßnahmen. Wir stimmen direkt ab. Steffi? Dafür. Carsten? Nö. Paki? Ja. Frau Mann? Ja, und der Milano hatte gerade gefragt, ob er uns da mal eben unter fünf Ja, Augen sprechen kann. habe ich Dann auch machen wir gesehen. das Ja, gleich, ne? genau, das machen wir Ich dann mal ein Auge später zu machen. im Urteil. Frau Meyer ist also dafür, der Jens ist auch dafür. Damit ist der Antrag einstimmig angenommen. Der nicht öffentliche Teil wird im Anschluss an den öffentlichen Teil gemacht. Damit sind wir durch und kommen zur Verlesung der Umlaufbeschlüsse seit der letzten Vorstandssitzung. Ticket Nummer 95566 VKV-Antrag an der Stadt Recklinghausen, Gebührenerstattung Herten e.V. Möge bitte einen Gebührenbescheid der Stadt Herten übernehmen. Antragssumme 217,76 Euro. Der Antrag wurde einstimmig angenommen. Ticket Nummer 97629 VKV-Antrag Olpe, Filmvorführung dort wird V wie Vendetta angenommen und danach eine Diskussionsrunde rund um das Thema Überwachungsstaat stattfinden. Der Antrag wurde einstimmig angenommen. Ticket Nummer 97866 VKV Oberbergische Kreis, Mitgliederanschreiben bezüglich der Kommunalwahl. Es wurde ein Gesamtbetrag von 69,32 € aus dem VKV-Budget beantragt. Das wurde einstimmig angenommen. Dann gab es mehrere Beschlüsse zur Aufnahme neuer Mitglieder. Dann haben wir mit der Ticketnummer 97965 eine Akkreditierungsbeauftragung für die AV in Hamm. Der Antrag wurde einstimmig angenommen. Ticketnummer 98138, Budgetantrag für die Verpflegung zum TDPA, Verpflegung zum TDPA durch die AG Schnittchen wurde ein Budget von 300 Euro beantragt. Das Budget ist, kann ich jetzt schon sagen, nicht vollständig ausgeschöpft worden. Der Antrag wurde einstimmig angenommen. Ticketnummer 98430, Entsendung zur Medientagung nach Frankfurt, Antragstellerin Sasa Raba. Auf der Medientagung haben sich unterschiedliche Leute aus dem Bereich Öffentlichkeitsarbeit aus der Partei für eine Europawahlkampagne beziehungsweise werden sich dort austauschen. Es sollen betreffende Landesvorstandsmitglieder, Pressesprecher und Vertreter der AGÖA und der Kreativen NRW hingehen. Das Ticket wurde einstimmig angenommen. Ein weiteres Ticket 98886, Aufnahme neue Mitglieder. Ticketnummer 98915, VKV-Antrag Viersen. Dort wurden Wahlkabinen und Wahlurnen aus Karton bezogen. Gesamtkosten 38,75 € aus VKV-Budget. Das wurde einstimmig angenommen. Wir sind durch. Yay! Du solltest beim letzten Antrag bei Aufnahme neuer Mitglieder noch sagen, dass wir das angenommen haben. Ach so, ja, haben wir angenommen. Wir kommen zum Sonstigen. Darf ich eine kurze Frage zu den Anträgen stellen, die da Ja, aufkommen? natürlich. Und zwar einmal würde ich euch bitten, wenn ihr Mitglieder aufnehmt, für die Statistik wenigstens sagt, zu sagen, wie viele Mitglieder das in dem jeweiligen Beschluss sind. Steht drin, Und, Alex. oh, Entschuldigung, dann habe ich das überlesen. In dem Steht einen. drin. Steht drin. Okay, danke. Und dann habe ich noch eine Frage zu dem ersten Antrag in der Liste, Recklinghausen. Kann sein, dass ich auch da unaufmerksam war. Geht der jetzt zu Lasten des LV oder zu Lasten des VKV-Budgets? Hat jemand eben die Zeile finden? Ja, Ja, 414 und wird VKV. war VKV. Alles klar, danke. Auch das steht immer Okay. unten unter Anmerkung des Vorstandes, was da belastet wird, also ob VKV oder LV. Ja, das Ja, aber war ich mir habe es halt nicht so wahrscheinlich ganz verschnitten. klar, ob das jetzt nur das Budget, der Budgettopf sein sollte oder die Zuordnung, wo der Antrag jetzt herkam. Und deswegen war es mir nicht ganz klar. Okay, habe ich dann nicht ganz klar vorgelesen. Wir kommen zu den sonstigen Anträgen. Ticket Nummer 98259, Wahlvorschläge, Besprechung des Ablaufs zur Sicherstellung der notwendigen Unterschriften. Von wem ist das? Danach wurde gefragt und wir hatten da ja auch intern schon mal drüber geredet, weil und für die Wahlvorschläge aus dem VKV ist, da müssen wir ja eine Unterschrift leisten, also der Landesvorstand und Ach ich so. denke, genau, da müssen wir re gucken, wie wir das regeln und dann auch kommunizieren, damit dann auch alle zu ihren notwendigen Unterschriften kommen. Ah, alles klar. Machen wir eine E-Mail zu fertig und schicken das mal über die NRW-Info rum, oder? Wir sollten ja, glaube Also, ich, alle zu Reicht denn da eigentlich eine Unterschrift drauf? Ich habe das jetzt nicht mehr im Kopf. Ja, die gehen am besten alle zu Packi. Rund um Düsseldorf wohnen ja genug von Leute von uns, dass wir die Unterschriften zusammenbekommen. Selbst wenn es drei sein müssen, wenn das an Packis Adresse geht, dann können Sasa, Packi und ich uns eben treffen. Wir sitzen ja alle die Woche über in Düsseldorf. Ja, oder Daniel, der ist auch in der Nähe. Oder Daniel, genau. Heißt das jetzt ans Postfach oder zu Packi direkt? Zu Packi direkt. Sonst dauert das zu lange mit dem Hin- und Her-Schicken. Dann haben wir ein Ticket von Daniel, der leider nicht da ist. Planung LPT 14.2. Ja, wir müssen eine Ausschreibung machen und die sollten wir jetzt schon bald machen und einen Termin festlegen. Ja, ich würde vorschlagen, dass wir dazu ein, zwei Leute aus dem Vorstand vielleicht in die nächste AG-Events-Sitzung schicken. Und da das Thema ansprechen, dass die das vielleicht mal vorbereiten für die nächste Vorstandssitzung und uns ein paar Vorschläge machen. Und ja, die Ausschreibung können wir in der Zwischenzeit dann mit denen zusammen im Prinzip formulieren. Ja, wer macht es? Kann ich gerne machen. Ah nee, warte mal, Montag ist die immer. Montag war irgendwas, Montagabend. Da muss ich mal kurz gucken. Montag ist eine Struktur. Genau, deswegen kann ich leider nicht hin, auch wenn ich natürlich kurz aus der AG-Struktur darüber hüpfen könnte, was ich aber ungern tun würde. Dienstags ist die AG-Events, höre ich gerade. Dienstags 19.15 Uhr. Ach so, ja, nee, da kann ich hingehen. Dann gucke ich mal, dass ich den Daniel noch anhaue, dass ich den mitnehme. Dann machen wir das doch. Genau, ich habe nämlich vergessen nachzufragen. Schön, dass DC6JGK gerade eben im Chat fragt, hat jemand der Anwesenden noch was für Sonstiges? Ja, ich. Also, da ist einmal eine Nachfrage zum Planungsstand LPT 14.1. Hat noch jemand was? Ich hätte zum 14.2 noch was. Zum 14.2. Ich würde erst nach, dann kommen wir da gleich nochmal zurück. Ich würde noch nach Überschriften fragen, einfach, damit wir die hinten an, schließen können. Markus? Ja, ich hätte noch eine Nachfrage wieder Umfragebasisbeteiligung. Okay, dann bitte Umfragebasisbeteiligung mit hinten ranschreiben. Vika? Ich hätte gerne das Budget erklärt, weil das ist jetzt überhaupt nicht mehr so aufgeschlüsselt. Die Solskan hat ja immer nach den Telefonkosten nachgefragt. Budget steht ja gleich noch drauf. Budget kommt ja gleich noch. Wird noch erklärt, okay. Da steht ja Budget, eben Sonstiges steht da schon drin. Yoshi-Bär. Yoshi-Bär, wir hören dich nicht. Wenn du etwas möchtest, wir wissen, du möchtest etwas, versuch doch, ob du dich sprechend bekommst, damit wir das hinterher noch machen können. Ja. Der MacGyver hatte noch eine Nachfrage zum LPT 14.2. Na, keine Nachfrage, nur ein Hinweis. Für den 14.1 gibt's einen Satzungsänderungsantrag, dass die Einladungsfrist verlängert wird. Da solltet ihr beim 14.2 drauf achten, falls der angenommen wird. Okay, machen wir. Danke für den Hinweis. Dann kommen wir nämlich jetzt schon zum Budget. Einmal noch kurz. Jetzt kann Yoshi, da ist er. Wir hören dich. Und Captain Leto ist auch noch da. Dann Yoshi zuerst. Eine einfache Frage. Ich habe das gerade gepostet. Wir hatten bei uns ein Ticket offen, dass wir einen Tisch mit Schirm aus unserem VKV-Konto bezahlen möchten. Jetzt ist nur eine Frage, wo kriege ich das Ding her? Carsten, nimmst du da Kontakt mit dem Yoshi-Bär auf, um das zu erklären? Einzeln gar nicht. Also wenn es nur einer ist, dann brauchen wir da gar nichts zu machen. Das müsste, wenn wir es tun, in der Sammelbestellung geschehen. Ansonsten lohnt sich das nicht. Dann kann das auch jeder Kreis selber machen. Dann ist eine Frage, inwieweit sich das kostenmäßig dann aufsummiert. Kannst du mir irgendwie die Kontaktdaten mal zukommen lassen? Alex, hast du die noch? Und wenn nicht, wir haben ja noch ein paar Monate Zeit. Ich weiß ja nicht, ob noch irgendwann mal sowas ansteht, dass man vielleicht 4, 5 zusammennehmen kann. Nee, wir brauchen 10 und mehr. Die Kontaktdaten müsste wenn dann Toso haben. Das lief ja alles über ihn, die Bestellung, ne? Ja, ja. Dann kriege ich die raus. Ja, ich hätte gedacht, dass du in den Unterlagen noch was hast, davon hätte sein können. Ich habe gar keine Unterlagen mehr, die sind alle in der Berti. Ja. Dann frage ich den. Ich habe auf den Rechnungen die normalen. Hallo? Hast du die auf der Rechnung stehen, die Kontaktdaten von der Firma, hast du gesagt, richtig? Geil, das ist ein Rap. Das war wieder eine extrem schlechte Verbindung. Yoshi, bist du so lieb und schreibst mich morgen an, möglichst tagsüber, wenn das geht, dann frage ich den Toso nach den Kontaktdaten von dem Schirmlieferanten. Ja, ich hoffe, ich kriege das hin. Und wenn nicht, dann werde ich mich nochmal melden. Hier. Okay, super, danke. Und Captain Leto und Nachtpirat haben noch Punkte. Wir hören dich nicht, Leto. Du hast ganz, ganz schlechte Verbindung. Jetzt? Ha, jetzt hören wir. Super, das wäre die Ausschreibung für den Pressesprecher. Das ist in 621 nicht gemeint, oder? 621? Nein, das war nicht gemeint damit. Dann das bitte noch als Punkt. Okay. Und Nachtpirat? Ja, eigentlich bin ich wegen einer anderen Sache hier. Schönen guten Abend. Bezüglich der Sonnenschirme. Ich bin ein bisschen überrascht, weil wir hatten einen Sonnenschirm beantragt. Wir hatten den auch genehmigt bekommen aus VKV-Budget für Herne. Und ich hatte den Carsten auf dem letzten LPT in Bottrop angesprochen, weil der Sonnenschirm ist offenbar aus der Berti einfach abhanden gekommen. Der ist ausgegeben worden, der ist wohl angeliefert worden und irgendjemand hat den ausgegeben. Und wir brauchen den wirklich dringend für den Kommunalwahlkampf. Und meine Frage, deswegen bin ich jetzt ein bisschen überrascht, weil da offenbar doch keine Bestellung mehr angedacht ist. Das wäre schön, wenn man uns das mitgeteilt hätte. Wir hatten, glaube ich, darüber gesprochen, dass du dich mit der Schatzmeisterei in Verbindung setzt und euch das zumindest erstmal revidieren lässt, soweit ich mich erinnere, oder? Weil ihr habt den ja nicht gekriegt. Richtig, aber die Absprache war, dass ich eine Mail an dich schicke, das habe ich auch gemacht, mit der Zusage, dass du dich darum kümmern wolltest, weil da sollten etliche nachbestellt werden. Deswegen bin ich jetzt ein wenig überrascht, dass das offenbar nicht geplant ist. Es ist zumindest aktuell nicht geplant, weil ich ins Budget noch nicht reingeschaut habe, was wir dafür noch über haben. Deswegen ja auch die Bitte der Schatzmeisterei dazu sagen, hey, pass auf, das Ding ist erstmal nicht da, nehmt es uns erstmal wieder runter von der Belastung, damit es nicht da als Belastung drauf rumläuft und ich habe das Ding überhaupt nicht erhalten. Aber dann sollten wir doch eine Rundfrage machen, ob irgendwie noch Sonnenschirme gebraucht werden. Wahrscheinlich, so wie sich das anhört, kriegen wir doch locker 10 zusammen, oder? Das bestimmt jetzt zum Kommunalwahlkampf hin. Da müsste Steffi nur noch einmal sagen, wie viel wir loslösen können dafür, für diesen speziellen Punkt. Bei unserem Sonnenschirm handelt es sich einen, der genehmigt war aus dem VKV-Budget. Ja, aus dem VKV-Budget. Der ist belastet, deswegen ja auch mit der Rückbuchung. Der ist bezahlt, natürlich, klar. Da muss die Partei letztendlich dann für einstehen, das heißt der Landesverband für diese Bestellung, weil wir gesagt haben, der kommt. Es ist auch bestellt worden, ja, aber der ist dann halt in Düsseldorf in andere Hände gegangen, als die, für die er bestimmt war. Also das ist Landesverband, ganz klar. Was meinst du mit... Ja, lass uns das nochmal klären, auch mit der, wenn du sagst, der ist belastet worden auf den VKV. Ich habe jetzt die Aussage von Herne halt, dass der genehmigt ist, quasi belastet ist auf dem VKV, aber nicht ausgeliefert wurde. Das ist damit gemeint, weil der in Düsseldorf andere Wege gefunden hat, um sich in die Sonne zu stellen. Nur weil der so genehmigt ist, weiß ich nicht, ob wir den da auch so entsprechend belastet haben. Es ist natürlich davon abhängig, ob wir die Rechnung so bekommen haben. Okay, dann müsste man nur mal klären, ob der in Herne belastet wurde oder nicht für den VKV. Wenn nicht, ist okay. Wenn doch, bleibt er halt belastet und geht auf die Liste der Kostenlosen dann quasi, also der nächsten Lieferung, wenn wir mehr als 10 zusammenkriegen. Korrekt, dafür müssten wir vielleicht nochmal, müsste jemand raussuchen, die Ticketnummer des Finanzantrags dazu. Dann können wir das prüfen. Ist das jetzt ein Auftrag an Herne, das rauszusuchen? Nicht raussuchen. Wenn ihr den Antrag gestellt habt, dann habt ihr eventuell noch die Ticketnummer. Ansonsten müssen wir das irgendwo recherchieren. Keine Frage. Ja, ich glaube nicht, dass wir die Ticketnummer noch haben. Da müssten wir genauso suchen. Also weiß ich nicht, was da einfacher ist. Wenn ihr die Ticketnummer nicht mehr habt, dann schickt bitte eine Mail an Verwaltung oder Schatzmeisterei für eine Finanzbeschlussliste. Das finde ich relativ zügig. Genau. Bitte morgen erledigt. Super. Dann sind wir mit dem Punkt durch und kommen zum Thema Budget im Ticket für die Leute, nicht im Ticket, im Protokoll für die Leute, die es interessiert. Im Protokollpad ist ein Link für das Budget. Steffi, ich übergebe an dich. Ein Link fürs G. Wir haben heute den 30. Januar und laut Satzung müssen wir unser Budget beschließen. Bis zum 31. Das sollten wir dann heute tun. Und Wir hatten ja schon diverse Diskussionen dazu, interne Vorstandsrunden und eine Sprechstunde zum Budget hatten wir auch in der letzten Woche. Nichtsdestotrotz würde ich nochmal eine kleine Fragerunde dazu aufmachen und würde dann aber doch relativ zügig gerne heute das Budget dann beschließen. Das heißt, wer fragt? Ich habe keine Fragen. Wir haben das so ausgiebig und oft, also außer dem einen Punkt Gebärdendolmetscher, der ja auch auf der NRW-Liste diskutiert wird, wo wir auch eine Entscheidung zu treffen sollten. Also das Budget, so wie wir es haben, sieht den Gebärdensprachendolmetscher mit vor. Steht auch so detailliert mit drin, weil wir uns auf die bisherigen Kosten eben da beziehen und Sprachdolmetscher eben immer mit drin. Das heißt, für die Zukunft wäre halt auch mit drin, für die nächsten zwei LPTs. Okay. Vika hat eine Frage gestellt nach den Telekommunikationskosten. Vika, wenn du unten auf Ausgaben klickst, siehst du in Zeile 34 Telekom-Kosten, da ist das sogar noch besser aufgeschlüsselt, als es beim letzten Mal gewesen ist. Ich habe eine andere Frage, und zwar, ich würde gerne die Unterschiede erklärt bekommen, weil beim letzten Budget waren ja 30.000, haben ja gefehlt, und ich würde gerne wissen, wo die eingespart worden sind. Ich fasse das mal ganz kurz zusammen. Wir haben einiges in den Verwaltungskosten gespart. Wir haben bei den Satelliten festgestellt, dass einige Büros, die im Konzept geplant waren, natürlich noch nicht eröffnet haben. Wir haben da auch gesagt, dass wir keine weiteren Büros eröffnen werden. Wir haben die Nebenkosten der Satelliten gestrichen. Ja, das ist es, glaube ich, schon im Großen an Einsparungen gewesen. Ja, über die Satelliten haben wir eigentlich am meisten eingespart. Solsken, du bist nach oben gekommen. Deine Frage. Danke, hallo erstmal. Auch nochmal geht in die ähnliche Richtung oder ergänzend zu dem, was Vika gesagt hat. Ich habe jetzt den Plan nicht vor Augen, aber ihr habt doch auch nochmal an der Einnahmeseite insofern was geändert, als dass ihr noch damit rechnet, noch Gelder aus Mahnungen an Mitglieder aus, also jetzt hier was vergangenes Jahr anbelangt und oder irgendwie so. Ja, das haben wir auch mit drin. Also das heißt, die starten einen gewissen eine Einnahmeerhöhung haben wir da auch mit einkalkuliert. Das heißt, die jetzige, ich weiß nicht, was unten jetzt unterm Strich rauskommt, aber es resultiert dann nicht nur alleine aus den Einsparungen, die Veränderung, die Bilanz unterm Strich, sondern auch aus der Veränderung der Einnahmen, richtig? Ja, wobei sich die Einnahmen nicht wesentlich erhöht haben. Kannst du das für mich nochmal kurz zusammenfassen? Bitte, ich verstanden, was du gesagt hast. Das kam bei mir ganz nur gestottert an. Also die Frage war, dass der jetzt deutlich besser aussehende Betrag nicht nur aus den geänderten Ausgaben, also durch Einsparungen bei den Ausgaben, sondern auch durch Erhöhungen auf Einnahmenseite im Budget generiert worden sind und woher die Einnahmen kommen und warum das so viel höher geworden ist. Ist das richtig zusammengefasst, Solske? Ja, so passt es sehr gut und danke schon mal und ich gehe wieder runter. Okay, hast du es verstanden, Steffi? Wieder so nur sehr abgehakt, aber wenn so... Wir hören dich auch nur komplett abgehakt, Steffi. Kannst du noch einmal kurz rausgehen aus dem Mumble und wieder reinkommen, dann ist es meist besser. Oder wir holen noch eine Bridge rein. Sollen wir nicht... Kurz gesagt, Mumble. Ah, jetzt geht's wieder. Ja. Versuch's mal. Steffi, wähl dich doch über die gleiche Bridge ein, dann hören wir dich. Das geht nicht mehr. Das geht nicht mehr? Aber wir haben noch zwei oben. Ich kann eine runterholen. Magst du eine Bridge runterziehen, dann hören wir die, Steffi. Da ist sie. Aber ihr wisst schon, dass wir gleich somit kein NÜ richtig machen können, ne? Doch, könnt ihr. Doch, könnt ihr. Die Bridges sind so geändert, dass wenn einer drauf ist, der Nächste, der anruft, einfach ein Besetzzeichen kriegt. Die können nicht mehr doppelt belegt werden. Ah, super. Okay. Dankeschön. Das ist cool. Gut, jetzt muss man erklären, wie es geht. Du müsstest nur die Nummer anrufen, die im C der Mumble Bridge 3 steht. Könnte. In der Mumble Bridge im C steht eine Telefonnummer, da rufst du einfach an. Wir bitten alle Anwesenden um einen Augenblick Geduld. Düm, düm, düm. Da bin ich. Yay. Hey Steffi, wir hören dich hervorragend. Ich hoffe, du hast die Frage verstanden und kannst jetzt darauf antworten, wie sich die Erhöhung der Einnahmen auf das Budget ausgewirkt haben und warum. Erhöhung der Einnahmen haben wir... Oh Moment, jetzt höre ich mich doppelt. So, erstmal den Kopfhörer runter. Die Erhöhung der Einnahmen haben wir über den Mahnlauf reinbekommen. Wir haben vorsichtig die Spenden geschätzt. Die sind sehr gering angesetzt. Nach wie vor hatten wir im ersten Teil des Budgets auch. Und es hat zur geringen Verbesserung beigetragen. Der große Batzen war die Ausgabenkürzung. Genau, das war auch meine Erinnerung an unser Budget-Meeting, dass tatsächlich der allergrößte Teil über die Einstreichung bei den Satellitengeschäftsstellen gekommen ist. Ja. Weißt du noch, um wie viel du die Einnahmen zum letzten Mal erhöht hast? Das kann man sehen. Also das ist der Posten. Moment, ich gehe mal eben auf den Link, dann kann ich das genau sagen, um den wir da eben bei den Mahnungen hinzugefügt haben. Das kann man im Budget sehr gut erkennen. Jetzt hängt bei mir das Budget leider. Gucken so viele drauf. Aber da könnt ihr es definitiv sehen. Also es ist auch erklärt, dass da ein Posten drin ist. Weil es so nicht, der so aufsepariert ist. Aber auch da habe ich, wie bei den Spenden, auch sehr vorsichtig geschätzt, eher gering angesetzt. Ich glaube, irgendwas um 40.000. Okay. Nee, ich komme nicht drauf. Ich kann es nicht sehen. Tut mir leid. Ich habe aber auch irgendwo abgespeichert, aber es würde jetzt sehr lange dauern, bis ich das alles aufgemacht habe. Das habe ich jetzt in der Tat nicht offen, weil ich nicht darauf vorbereitet war, dass der Link jetzt auch... Ach, da oben steht es. Erwartete Einnahmen aus Zahlungserinnerungen 50.400, sehe ich da. Dankeschön. Sind da noch Fragen dazu? Ich sehe, Solzken und Darkwind sind beide da. Wer zuerst ist, mir wurscht. Danke. Ich habe keine Frage, ich wollte einfach, ich habe das in der Sprechstunde schon gesagt, ich habe euch den Mist, nenne ich es jetzt mal, eher so ein bisschen mit eingebrockt. Ich möchte mich an der Stelle einfach nur nochmal bedanken. Ich finde, ihr habt das sehr ordentlich gemacht. Ich finde auch, dass sich die Veränderung oder dass ihr das nochmal durchgesprochen habt und das, was ihr da auch nochmal an Veränderungen dann vorgenommen habt, finde ich sehr, sehr gut. Ich finde es auch sehr schön, dass ihr eher konservativ geplant habt. Und ja, einfach an der Stelle mal Danke und auch ein Lob. Das Dankeschön. Geben wir ungebremst an Steffi, das Lob. Und ich möchte mich bei dir, Solzken, vor allem dafür bedanken, dass du das immer wieder mit Blick hast und auch immer wieder angestupst hast, auch wenn wir manchmal ein bisschen genervt waren, weil wir natürlich da auch viel um die Ohren hatten. Aber an dieser Stelle auch mal ein Danke an dich und auch an Alex, dass ihr da hinterher wart. Alex ist noch da und wollte noch was sagen. Ja, ich habe eigentlich eine Frage. Und zwar, ihr habt ja jetzt konsequenterweise gestrichen bei den Satellitengeschäftsstellen. Jetzt gab es natürlich den Beschluss beim letzten Landesparteitag, die zentrale Landesgeschäftsstelle aufzubauen. Ist das jetzt im Budgetplan noch mit inbegriffen? Oder habt ihr gesagt, ja, okay. Das ist bisher über die Berti drin, sozusagen, und ist im Budget eingeplant, dass das gemacht wird. Alles klar, danke. Sind sonst noch Fragen der Anwesenden zum Budget? Ich merke, das ist nicht der Fall. Dann kommen wir doch dazu, das Budget abzustimmen. Steffi? Ja, ich bin dafür. Carsten? Jo. Paki? Dafür. Frau May? Dafür. Ich bin auch dafür und ich bin sehr glücklich. Habemus Jahresbudget. Sehr schön. Damit wurde das Budget einstimmig angenommen. Dann haben wir einen sonstigen Teil, Reisekostenerstattung etc. aus 2013 von XPAC. Bitte möglichst zügig einreichen. Speziell alles, was mit Spenden zu tun hat, um die Spendenbescheinigung zu ermöglichen. Ich fasse das kurz zusammen. Es ist ganz, ganz wichtig für die Leute, die noch Fahrtkosten vom letzten Jahr haben, das so schnell wie möglich einzureichen, damit das noch in die Spendenbescheinigung für eure Lohnsteuererklärung mit reinkommen kann. Das dauert halt alles seine Zeit, die Spendenbescheinigung fertig zu machen, einzutüten und zu verschicken. Also wenn ihr das haben wollt, bitte so schnell wie möglich das einreichen. Wenn bei euren Spenden, nicht nur was Reisekosten und so weiter angeht, sonst noch irgendwas euch unklar erscheint, wenn ihr nicht wisst, ist die Spende so angekommen, dann macht das bitte auch so schnell wie möglich mit der Nachfrage an die Schatzmeisterei, um das zu entzerren, damit die Nachfrage nicht erst im April kommt, wenn ihr quasi eure Steuererklärung machen müsst. Steffi, ist der Punkt damit gemacht? Ja, von meiner Seite super. Vielen Dank nochmal auch für die Ergänzung mit den Spenden. Ich bin gerade etwas abgelenkt, weil mein Sohn noch wach geworden ist. Der bekommt gerade seine Flasche. Aber das war toll und wirklich reicht alles schnell und zügig ein. In der Schatzmeisterei wird gerade auf Hochtouren gearbeitet. Die sind alle sehr, sehr super fleißig. Dann kommen wir da auch schnell durch. X-Pack, wolltest du noch was ergänzen oder habe ich das soweit richtig dargestellt? Ergänzen nur nochmal, dass da die Links zu den neuen Formularen sind. Ich weiß nicht, ob du das gerade gesagt hattest. Stimmt. Nee, hatte ich nicht. Für alle, die noch was einreichen wollen, im Protokoll findet ihr die Links zu den Reisekostenformularen oder Bestätigungen von Auslagen. Bitte immer, immer zwingend diese Formulare benutzen und nicht Reisekosten irgendwie formlos in die E-Mail patschen. Die müssen zwingend mit diesen Formularen gemacht werden. Ja, und das andere Formular ist für Erstattung von Auslagen. Das ist neu, das gab es bisher nicht, aber da wir irgendwie in zwei Drittel aller Fälle irgendwie... Gut, wir machen weit. Hörst du mich? Jetzt tickt mein Mumble. Hört ihr mich? Wir hören dich, aber du vielleicht uns nicht. Doch, jetzt höre ich euch wieder. Prima. Genau, der X-Pack hat noch was gesagt. Einfach nur der Hinweis, das ist einfach, wenn man Sachen ausgelegt hat und das Geld wieder haben möchte, da wir irgendwie in zwei Drittel der Fälle irgendwie doch die Hälfte der Infos nicht bekommen haben, bitte das Formular in Zukunft dazu packen, dann brauchen wir nicht irgendwie 7-mal Mail-Ping-Pong hin und her spielen und die Erstattung verzögert sich nicht, sondern einfach dieses Ding dazu packen. Danke. Gerne. Alex, zu dem Ticket, oder? Ja, ganz kurz eine Frage. Sollen die beiden Formulare im Wiki gesperrt werden? Überschreiben. Nicht, dass da jemand irgendwie was an den Kontoverbindungen ändert und dann denkt da jemand, ja, das wäre so. Okay, dann mache ich einen Vortrag. Super, danke schön. Nächstes, Vorstellung, Ausschreibung, LAFO-Team. Maja, dein Part. Genau, also wir haben uns gedacht, weil in der Verwaltung immer viel zu tun ist und so weiter, machen wir oder wollen wir als Vorstand uns ein kleines Team für unsere Vorstandssitzungen ins Boot holen, die uns dann rund um die Vorstandssitzung ein bisschen zuarbeiten, in puncto TO erstellen, Umlaufbeschlüsse veröffentlichen, also erst Umlaufbeschlüsse veröffentlichen, dann TO erstellen, in der Sitzung halt mitprotokollieren etc. und auch die Nachbereitung. Genau, wir haben an drei Leute gedacht, und wer da Lust hat mitzumachen, da wäre natürlich, der soll sich bei uns melden. Das Ganze, ja, es wurde nachgefragt auf der Mailingliste, ob das Ganze bezahlt sei. Das können wir uns leider nicht leisten, außer mit unserer ganzen Dankbarkeit. Und der Dankbarkeit des ganzen Landesverbandes dafür, dass ihr euch aufopfert. Genau. Also ich sag mal so, das Ganze nimmt halt immer ein bisschen Zeit in Anspruch. Ich habe das ja auch schon mal vertretungsweise gemacht. Und wenn man sich das eventuell auch teilt, die Arbeit, sagen wir mit zwei, drei Leuten, dann ist das auch relativ schnell gemacht. Tatsächlich, wenn wir das abschätzen würden, wenn drei Leute sich das teilen, sind es vielleicht 3-4 Stunden pro Person und Woche, die da an Arbeit sind. Deine Frage im Chat zum vorherigen Punkt. Bitte diesbezüglich um Klärung, was Beauftragung angeht. Letzter Stand der Dinge war, dass Fahrtkosten vorher nicht beantragt werden müssen. Das ist richtig. Bei Beauftragten müssen die Fahrtkosten nicht vorher beantragt, aber doch eingereicht werden. Also wir brauchen dann keinen Fahrtkostenantrag vor dem Event oder vor der Tätigkeit, die ihr macht. Ihr müsst bitte danach eine Fahrtkostenabrechnung schicken, um ihr selbst zu bekommen. Aber nicht alles einzeln beantragen. Aber nur, wenn ihr beauftragt seid und das im Rahmen eurer Beauftragung. Genau. Ja, wie gesagt, Vorstandsteam, der Link steht auch nochmal im Protokollpad. Lest euch das mal durch, wenn ihr euch das vorstellen könnt. Wir freuen uns noch über Anfragen. Und zwar geht die Frist noch bis nächste Woche Freitag. Wäre total toll, wenn man da noch zwei, drei Leute kriegen ein paar Bewerbungen noch reinkriegen. Für Leuten, die uns helfen wollen. Es ist einfach so, es ist verwaltungsmäßig, vorstandsmäßig, es fällt jede Menge Arbeit an und wir wollen das auf mehr Schultern verteilen, damit uns auch die einzelnen Leute da nicht irgendwann ausbrennen. Ne? Jupi, dann würde ich zum nächsten Punkt kommen. Zeile. Wortmeldung nochmal. Eine Wortmeldung nochmal von Markus von Kreller. Ja, Frage, würde dazu auch gehören, Aufgaben im Verwaltungsportal zu übernehmen? Weil wenn ich den Carsten richtig verstanden habe, hat er ja nicht mehr so viel Zeit. Und vielleicht wäre es dann ganz gut, das auch noch mit reinzunehmen. Das wäre das Verwaltungsteam und nicht dieses Team. Also das Verwaltungsteam ist bisher immer Aufgabe von Carsten zu werden, weil die Leute ja ganz eng mit ihm zusammenarbeiten und das wird es auch weiterhin bleiben. Hier geht es nur um das, was da ausgeschrieben ist und die Arbeit rund um die Vorstandssitzung. Ja. Das geht übrigens in die andere Richtung ein bisschen. Das geht nämlich genau darum, um Claudia von den Vorstandsdingen, die hier jetzt in der Sitzung laufen, zu befreien, weil das ein riesiger Zeitaufwand ist, der da geblockt wird von Claudias Arbeitszeit, der wertvollen Arbeitszeit, und die soll mehr in die Richtung Verwaltung verlagert werden. Das ist ja der Grund, warum das gemacht wird. Hört sich gut an, danke. Alles klar, dann haben wir den nächsten Punkt, LPT-Reisekosten von Steffi. Also nicht die Reisekosten von Steffi, der Punkt ist von Steffi. Genau. Wir möchten das mit den Reisekosten zu den LPTs zukünftig ein bisschen besser organisieren. In der Vergangenheit war das etwas schwierig. Es wurden allerdings auch nicht so viele Reisekosten eingereicht, aber die, die eingereicht wurden, haben doch relativ viel Arbeit gemacht. Ich würde das gern in Teams aufteilen, so wie ähnlich wie das im Bundesvorstand auch gemacht wird. Für die AG Technik, für die Orga möchte ich, dass die AG Events da nochmal schaut und da sozusagen Teamleiter raussucht, die dann entscheiden, wer eben damit vor Ort ist tatsächlich und wer dann damit auch Anspruch auf Reisekosten hat und diese Listen dann eben in der Schatzmeisterei einzureichen, damit wir wissen, wenn die Reisekostenanträge kommen, wer da direkt berechtigt ist. In der Vergangenheit mussten dann immer erst die Rückfragen erfolgen, waren die Leute denn auch da? So haben wir das im Vorhinein und ich würde auch das gern befristen auf einen Monat nach Event. Okay, schreibst du die AG Event und die AG Technik diesbezüglich an? Ja, machen wir. Super! Dann kommen wir zum nächsten Punkt. Herrlich, ich freue mich. Diskussion zu Plakate für den Europawahlkampf, ja oder nein? Und wenn ja, welche und wie viele? Kurze Info für euch, wir haben eine Anfrage vom Bund bekommen. Wir sollen bitte bis Ende dieser Woche, also bis Freitag, eine Rückmeldung geben, welche Plakate und wie viele wir haben wollen. Das ist natürlich super, dass das bis Freitag sein soll, weil wir dann nicht mehr euch fragen können. Also wir können jetzt dann nicht so eine tolle Umfrage machen wie das letzte Mal, was sehr ärgerlich ist, wie ich finde. Es geht um die Europawahlkampfplakate und der Paki hat sich darum gekümmert, deswegen übergebe ich das an dich. Jo, danke Jens. Im Prinzip hast du die wichtigsten Sachen schon zusammengefasst. Ich habe heute noch mal kurz mit dem Incredible telefoniert, der dafür zuständig war. Das war auch in der Form natürlich bisher so geplant alles, dass wir das Design recht zügig durchstimmen, beziehungsweise dass das Votum dafür einer der Entwürfe festgelegt wird und die unterscheiden sich jetzt nicht massiv voneinander. Ihr könnt euch die Entwürfe gerne angucken. Letztendlich werden die Entwürfe, die dann aus diesen, ja, das sind ja im Prinzip Scribbles, fertiggestellt, werden dann nochmal vorgelegt und landen irgendwann Ende Februar im P-Shop und da kann man die dann bestellen. Ich denke, für uns als doch recht kommunalwahl-affiner Landesverband stellt sich die Frage, ob wir im großen Stil Europawahlplakate bestellen, nicht. Wir hatten ja auch schon vorher im Budget und auch in diversen Diskussionen uns darauf festgelegt, dass wir hauptsächlich den Kommunalwahlkampf befeuern. Und ansonsten insbesondere den Futi als Spitzenkandidaten unterstützen, wenn der irgendwelche Veranstaltungen hat. Ich würde aber trotzdem hier gerne ein paar Leute zu Wort kommen lassen, um mal zu gucken, wie da so die Stimmung ist, wie ob es starke Kritik an den Entwürfen gibt. Die sind natürlich auch noch nicht fertig, also nehmt die Motive und die Sprüche darauf bitte nicht als Gesetz. Das ist alles nur ein Vorschlag. Es geht eigentlich nur um das Design und wie ihr seht, das hebt sich schon von der alten Plakatreihe ab. Also ja, ich lasse euch jetzt einfach mal zu Wort kommen. Ich würde das aber nicht so gerne hier ausarten lassen und über eine Stunde darüber reden, sondern einfach mal gucken, was so an Ideen und an Vorschlägen kommt. Und dann gebe ich das natürlich an die SG-Gestaltung weiter. Okay, vielen Dank, Paki. Wir haben drei Wortmeldungen im Sprechenraum. Ich würde gern, die Frage ist, wie machen wir es? Nehmen wir erst die Leute aus dem Sprechenraum oder will jemand vom Vorstand zuerst was sagen? Das ist mir egal. Meldet sich gerade keiner, dann würde ich, also du willst nicht, dann würde ich die Leute aus dem Sprechenraum zuerst annehmen. Ich sag da nachher was zu. Okay, ich habe jetzt, seid mir nicht böse, ich habe gerade, das ging so schnell, ich habe nicht geguckt, wer von euch zuerst da war. Ich war zuerst, aber ich lasse Solzken den Vortritt. Dann würde ich das nämlich, das wäre mein Vorschlag, ich mache das einfach von oben nach unten, das heißt Solzken, Leto, Harald, wenn das für euch okay ist. Dann fangen wir mit Solzken an, bitteschön. Dankeschön, danke auch Harald. Also, ihr habt den Padlink ja in dem LAFO-Protokoll. Es ist so, dass nicht nur Gebäsche kam und nicht nur Kritik. Es haben sich gestern eine Reihe von Leuten 6 Stunden im Mumble getroffen und in einem demokratischen Prozess und einem mehrstufigen Prozess Vorschläge gemacht. Es waren an die 200, die dann eingedampft wurden auf 14 Vorschläge. Es ging dann gestern auch, wir werden das heute noch weiterführen, weil gestern, wie gesagt, nur die Slogans in Rede waren, heute nochmal die Designs. Es hat sich ja reichlich Unmut gezeigt über die Plakate. Die stehen ja auch in dem Kritikpad. Am Einzelnen waren die zu pessimistisch, insbesondere diese mit den Schwarz-Weiß-Bildern, was ich auch teile. Ich finde auch die Slogans darauf nicht sehr günstig. Also Worte wie öffne, schütze, teile. Damit kann ein Wähler, denke ich, sehr, sehr wenig anfangen, der nicht irgendwie bei uns in der berühmten Bubble drin ist. Das weitere Vorgehen planen wir so von der Gruppe aus, dass wir es heute, wie gesagt, beenden. Dann nochmal mit unseren Vorschlägen, den Alternativen an den Bufo herantreten. Ich war eben etwas sehr entsetzt zu hören in der Bundesvorstandssitzung, dass es wurde nach einem Kommunikationskonzept und einer Strategie hinter den Plakaten gefragt, wo man hörte, wie im Bundestagswahlkampf, dass wieder die Plakate vor der Strategieplanung da sind. Das heißt, die Plakate bestimmen dann quasi die Strategie, oder wie darf ich das verstehen? Ich würde euch ganz dringend bitten, diesen Zeitdruck, der von Seiten des Bundesvorstandes gemacht wird. Es gibt einen LV, der eine Fristverlängerung erbeten hat. Ich würde euch meinerseits darum bitten, genau dasselbe zu tun. Vor dem Hintergrund der Tatsache, dass sehr viele Mitglieder, es waren gestern auch einige Leute aus NRW mit dabei. Ich sehe nicht, es hieß auch schon, kein Mensch hätte Bock, die irgendwie aufzuhängen. Ich habe auch viele NRWler auf Twitter erlebt. Also bitte erbetet euch eine Fristverlängerung, denn so wie ich es gehört habe, soll die Sammelbestellung Anfang nächster Woche rausgehen. Und damit die Plakate noch rechtzeitig irgendwie bestellt werden können und dann rechtzeitig aufgehängt werden können. Ich denke, es geht jetzt nicht um eine Woche. Ich würde gerne die Mitglieder nochmal befragen. Darf ich dich da kurz unterbrechen, Solzken? Aber ich weiß nicht, mit wem du darüber geredet hast, aber Incredible hat mir eben gesagt, dass die druckfertig erst Ende Februar sind. Ach ja, ist ja interessant, dass dann aber gestern genau Incredible auf Twitter geschrieben hat, dass Anfang nächster Woche die Sammelbestellung rausgehen soll. Ich weiß nicht, wo dieser... Ich empfinde es als einen Druck, der künstlich geschaffen wird, um jetzt einfach Fakten zu schaffen in dieser Plakatsache. Aber wenn du jetzt sagst, das ist sowieso nicht so dringlich, würde ich euch noch einmal mehr darum bitten, eine Fristverlängerung euch zu erbitten. Wie gesagt, wir werden mit den Vorschlägen und nicht nur Gebäsche an den Bundesvorstand herantreten, aus dieser Gruppe heraus, die sich gestern dort zusammengefunden hat. Die Vorschläge könnt ihr auch, wie gesagt, in diesem verlinkten Pad, in dem NAFO-Protokoll sehen. Und dann würde ich erstmal abwarten, was der Bundesvorstand sagt, ob es da, ich sehe auch durchaus die Möglichkeit, durchaus nochmal eine Umfrage ins Leben zu rufen. Da sehe ich natürlich auf jeden Fall auch die Vorschläge, die von Seiten der Beauftragten, also Incredible, kamen, sollen da definitiv natürlich mit rein. Also das will ich gar nicht ausschließend oder so sehen. Ich würde nur einfach gerne im Sinne auch unseres Verständnisses die Mitglieder darüber mit befinden lassen und habe mich insbesondere sehr an dem Vorgehen, was ich ein bisschen als top-down und hier alternativlos, diese Plakate sind alternativlos verstanden. Und wie gesagt, bitte schreibt einfach den Bufo an, dass ihr, es hat ein LV schon gemacht, das ist auch scheinbar akzeptiert worden, also das wäre mein Vorschlag fürs weitere Vorgehen und was sich dann daraus ergibt, sehen wir. Okay, danke für den Hinweis. Da würde ich gerne was zu sagen, weil, also top-down war es nicht, es wurde halt eben in den bestehenden Gruppen und Servicegruppen besprochen, inklusive der ganzen Presseteams, also das gab schon einen Prozess, der, glaube ich, nach dem Bundesparteitag in Bremen angestoßen wurde, wo auch mehrfach zu aufgerufen wurde, sich mit zu beteiligen. Und ich glaube, das können die Leute, die da waren, dann auch bestätigen. Das zeigte sich vorhin in der Bundesvorstandssitzung, dass das nicht so angekommen zu sein scheint, dass man sich da irgendwie hätte mit einbringen können. Und wie gesagt, ich habe insbesondere diese Tweets seitens des Beauftragten bezüglich der Sammelbestellung und dass da jetzt auch irgendwie was, es gab noch einen anderen Menschen, der scheinbar auch da mit in dem Team drin ist, der Gestalter. Da war gestern auch ein Tweet, die hätten das jetzt mal ausgedruckt und würden das jetzt, würden mal gucken, wie das außerhalb der Bubble ankommen würde, diese Vorschläge. Was ich den Mitgliedern, die etwas respektlos gegenüber empfinde, dass man nicht auch erstmal die Mitglieder dazu befragt, beziehungsweise deren Kritik würdigt und auch mit aufnimmt. Also ich habe es sehr als, diese Plakate sind alternativlos und die werden jetzt gedruckt empfunden. So. Und eben klang auch eigentlich in der Bundesvorstandssitzung, hat Gefion genau das eben nochmal gesagt, dass die Notwendigkeit und der zeitliche Druck da ist, dass wir, damit wir die rechtzeitig haben, wir definitiv nächste Woche die Sammelbestellung rausschicken müssen. Und das sehe ich nach wie vor nicht. Okay, ich würde dann gerne die anderen noch zu Wort kommen lassen. Danke, Solzgen. Captain Leto als nächstes, dann Harald, dann Dave. Ja, wird auch gar nicht so lang bei mir. Die Vorschläge da oder die Entwürfe, die jetzt als Offizielle da im Pad zu sehen sind, finde ich nicht gut. Die Alternativvorschläge dann teilweise ein bisschen besser, aber auch wenn jetzt gesagt wird, dass dann noch dran geschraubt wird und so, ging es mir bei der Bundestagswahl dann schon so, dass ich mich oft gedacht hatte, Bildaussage, Slogan passt überhaupt nicht zusammen, sieht man doch eigentlich und so weiter. Und bei vielen da auch die Meinung eigentlich ebenfalls vorherrscht, also was man so beim Aufhängen gemerkt hat. Und ich fände es da auch ein bisschen blöd, so auf die Überraschung zu setzen, dann so jetzt was davon zu bestellen, unter der Hoffnung, dass das dann irgendwie vernünftig aussieht hinterher. Toll gefallen haben mir die Entwürfe von Artgerecht jetzt für die Kommunalwahl. Also was ich anregen würde, auch noch anzudenken, wäre davon vielleicht eine blaue Serie für die Europawahl zu nehmen und dann eben eine orange für die Kommunalwahl oder was auch immer. Also ich denke, wenn da jetzt nichts Überzeugendes bei rumkommt, hätten wir da noch eine vielversprechende Alternative, wo dann auch die Wege kürzer sind, um Zeug abzusprechen. Okay, danke Leto. Harald. Nur als Ergänzung, Gefion hat eben definitiv gesagt, es gibt einen Landesverband, der sozusagen um Aufschub gebeten hat und das wäre abschlägig beschieden worden, weil es da keinen Aufschub gibt. Die andere Seite, und die ist für uns, denke ich mal, viel wichtiger, ist der Bund bezahlt 0,nix für Plakate, also nur dieser Prozess, der jetzt halt zu irgendwelchen Entwürfen führt, ist im Bund jetzt gemacht worden über Gefion und eben Incredible und die SG Gestaltung und von daher ist das oder so unsere Sache, ob wir Plakate bestellen oder welche oder wann oder wie und dementsprechend sehe ich bei der Gemengelage, die ich jetzt auch aus unserem Budget bisher so wahrgenommen habe, oder so erstmal die Entscheidung, wie viel Europaplakate bestellen wir, wie werden die im Land verteilt und wo werden die im Zuge des Kommunalwahlkampfes mit aufgehängt. Aber wie gesagt, der Bund macht jetzt nur sozusagen, dass die Logistik bezahlen müssen, die Landesverbände das eher selber. Okay, danke Harald. Und der Kai wird jetzt was sagen, was ich wahrscheinlich auch gleich sagen wollte. Nicht ganz, Ballerstedt. Wenn du dich auf die Mailingliste dabei beziehst, dann ist das nur ein Teilaspekt. Ich würde die Diskussion hier gerne mal auf Reset drücken nehmen und zunächst mal die Frage stellen, wo ist eigentlich der LV NRW? Wir reden hier über einen kombinierten Europa- und Kommunalwahlkampf, wobei wir klar gesagt haben, dass der Kommunalwahlkampf das Hauptaugenmerk ist. Im Bundestagswahlkampf gab es einen großen Fehler den ich als Fehler wahrgenommen habe, das war, von oben kamen Plakate, man hatte eine Reihe von Auswahl und das war's dann. Man hatte keine Chance, irgendwie das anders zu machen, sondern letztendlich wurde irgendwie einmal abgestimmt, welche Plakate wir nehmen und daraus konnte man ziehen oder nicht und Arsch lecken. Das würde ich mir an der Stelle nicht wünschen. Und ich würde mir sogar wünschen, dass es möglich ist, individuell in den Kreisen sich zu überlegen, welche Motive man will. Und zwar nicht abhängig davon, was der Bund da irgendwie fabriziert, sondern vielleicht, was wir selber fabrizieren. Weil eben das Hauptaugenmerk auch die Kommunalwahl ist. Wir haben immer wieder, gerade in NRW, wo die Mitgliedschaft oder die Mitglieder an sich aus meiner Sicht sehr individuell denkende Menschen sind, immer wieder Ärger wegen dieser Wahlkampagnen, wegen Plakaten, die anderen nicht passen, wo dann auf einmal selbst Plakate gedruckt werden. Und ich hätte mir gewünscht, vielleicht ist das noch möglich, dass wir ja das selber stemmen und auch vom P-Shop vollkommen unabhängig stemmen, was wir an Plakaten brauchen und was nicht. Das ist das eine. Und das andere ist, dass ich tatsächlich, wie Ballerstedt gerade meinte, was ich bringen würde, in den Raum stelle, wie wichtig diese Plakate überhaupt sind. Wir haben jetzt im Bundestagswahlkampf hier für Düsseldorf irgendwie 2000 irgendwas Plakate gehabt und ich habe eigentlich nur alle erstaunt angeguckt und gefragt, ob sie ein bisschen was an der Mütze haben. 2000 Plakate ist totaler Irrsinn für die paar Leutchen, die hier aufhängen. Zum einen und kranke Scheiße für die paar Leutchen, die dann in einer kurzen Zeit das wieder abhängen sollen. Deswegen würde ich anregen, und zwar ganz ernsthaft anregen, die Plakatzahl deutlich runterzufahren, also deutlich zu sagen, okay, wir wollen vielleicht noch über die Plakate wahrgenommen werden, wir wollen, dass die Menschen sehen, okay, die Piraten sind auch da, aber dafür brauchen wir in Düsseldorf keine 2000 Plakate, sondern von mir aus 200. Und die hängen wir dann strategisch gut auf. Oder wir machen statt den A1, A0 oder was auch immer das war, Plakaten, machen wir 3-4 Großplakate. Und dann hat sich das mit dem Plakatwahlkampf. Und dann versuchen wir das, was die Piratenpartei einst stark gemacht hat, nämlich einen sehr individuellen Wahlkampf. Und den brauchen wir eigentlich auch im Kommunalwahlkampf. Wir brauchen kommunale Themen. Wir brauchen vor Ort Leute, die sich mit dem auskennen, was die Stadt ausmacht, was in der Stadt los ist. Und wir brauchen keinen von oben übergestülpten Wahlkampf. Das halte ich für komplett falsch. Das ist vielleicht ein bisschen unglücklich, dass das mit der Europawahl kollidiert, aber wir brauchen diesen Kommunalwahlkampf. Wir müssen jetzt in die Kommunen rein und das muss das Hauptaugenmerk sein. Okay, danke. Ich würde das gerne ergänzen. Also ich unterstütze alles, was Kai gerade gesagt hat, was auch kein Wunder ist, da wir vorher drüber gesprochen haben und da relativ einer Meinung sind. Ich persönlich würde die Entscheidung, welche Plakate aufgehängt werden, gerade in der Situation, dass wir einen Kommunalwahlkampf haben, auch den Kommunen überlassen. Die Frage ist, also tatsächlich muss sich jede Kommune einzeln fragen, wie sinnvoll sind Plakate überhaupt? Damit lege ich mich auch ein Stück weit darauf, dass eine Gruppe von Parteienforschern vor kurzem eine Studie rausgebracht haben zur Wirksamkeit von Werbemitteln im Wahlkampf und tatsächlich Straßenplakate das mit weitem Abstand sinnloseste und am wenigsten effektive Wahlkampfmittel ausgezeichnet worden sind. An Platz 2 waren übrigens Postwurfsendungen mit einer kleinen Ausnahme, nämlich den namentlich erwähnten Piraten mit den aufgerissenen Briefen. Das fand ich sehr lustig, als die einzige sinnvolle Postwurfsendung im Bundestagswahlkampf. Da aber nicht wegen des Inhalts der Postwurfsendung, also gar nicht wegen dem Flyer oder dem Kompass oder was auch immer da drin gewesen ist, sondern wegen der Aktion selber. Und darauf will ich hinaus, lass uns die frei, ich muss die nochmal suchen, Solzgen. Mir ist die zwischen Tür und Angel im Landtag gegeben worden. Ich guck, dass ich die nochmal rausfinde. Sei mir nicht böse, ich habe gerade jetzt den Link nicht. Der Punkt ist, lass uns doch das Geld, was wir dadurch einsparen, indem wir diese Europaplakate in NRW von Landesverbandseite gesammelt erstmal gar nicht nehmen, lass uns das Geld doch lieber in Aktionen schicken, wenn eine Kommune sagt, wir wollen die und die Aktionen machen, wir brauchen da Unterstützung vom Landesverband, weil unser VKV-Budget nicht reicht. Lass uns große Aktionen machen, lass uns durch Taten und nicht durch blöde Plakate auf uns aufmerksam machen, weil durch Plakate werden wir nicht wahrgenommen. Leute, vor deren Haustür im Bundestagswahlkampf ein Plakat hing, tatsächlich direkt die Laterne vor ihrer Haustür, haben mich gefragt, warum wir Piraten nicht plakatieren. Das ist ein Einzelbeispiel, aber für mich ein gutes Beispiel. Ich sehe, da ist gerade der Link einer Studie dazu. Genau. Studie, Wahlplakate spielen keine Rolle, von Natural Born Schiller. Ich weiß nicht, ob das die ist, die ich meinte, aber da ist zumindest eine dieser Studien. Ich glaube, sie gingen auch nicht an den gesamten Baum, sondern nur an Vorstand. Okay, Jens? Ja? Ich verstehe, was du und Dave vorschlagen. Ja, das ist gut. Für die bessere Planbarkeit der einzelnen Kreise, um da ein besseres Gefühl zu geben, sollten wir das Ganze vielleicht einfach mit einem Betrag unterfüttern, wie wir es auch schon zum Bundestagswahlkampf gemacht haben. Wenn wir sagen, wir lassen die Plakate für die Europawahl weg, wir hätten genommen X, hätten uns gekostet Y und dieser Betrag wird aufgeteilt auf die Kreise und steht wieder den Kreisen zur Verfügung. Dann hätten die Kreise etwas, womit sie rechnen können. Denn wenn du hingehst und sagst, okay, das Land hat jetzt einen Betrag, den stellen wir euch zur Verfügung, wenn ihr anfragt, wenn ihr irgendwelche Aktionen macht. Das finde ich so ein bisschen, ja, da hat man nicht so ein Gefühl dafür, wie kann ich jetzt beantragen? Was ist das für eine Aktion, die ich machen kann? Weißt du, das ist nicht so griffig einfach. Ja, finde ich gut. Zumal wir ja gerade ein Budget beschlossen haben, aus dem das Ganze ja gefüttert werden muss. Ja, da würde ich dann, um das gut zu machen, für die nächste Vorstandssitzung Steffi bitten, den Betrag zu sagen, der für den Wahlkampf von Landesverbandseite aus zur Verfügung steht. Ich habe das gerade nämlich nicht mehr im Kopf. Und dann teilen wir das auf die Kommunen auf und sagen, das habt ihr zur Verfügung, damit können wir euch mit zusätzlichem Budget unterstützen und dann sollen die Aktionen machen. Ich finde das viel sinnvoller. Ansonsten haben wir auch noch die Plakate aus dem Bundestagswahlkampf, die viele immer noch mal aufhängen können. Ich finde das nicht schlecht, dass wir da einen Wiedererkennungswert haben. Und viele Kommunen wollen ja eh Direktkandidatenplakate von ihren eigenen Leuten machen. Ich möchte das ganz stark unterstützen. Wir haben jetzt noch 3 Leute im Sprechenraum. Möchte noch jemand von den Vorstandsmitgliedern sagen? Finde ich gut. Sollten, wie gesagt, wir brauchen da einen Betrag, der uns für den Wahlkampf zur Verfügung steht. Schauen, aus welchem Budget das kommt. Und ja, finde ich gut, wie gesagt. Also vom Bund, das finde ich im Moment ein bisschen seltsam, das Vorgehen. Und insofern meine Unterstützung. Okay, dann Solzkin ist nochmal reingekommen. Wolltest du noch was dazu sagen? Ich lasse anderen, ja, jetzt eigentlich direkt, ja. Okay. Dankeschön. Carsten, seid oder wärt ihr denn als LAFO bereit, sofern, ich meine, wir wissen das alle, ne, Einzelbestellungen und verschiedene Anzahlmotive beeinflusst den Preis genauso wie das Volumen. Könntet ihr oder Carsten, du das denn leisten, sofern sich irgendwie dann doch noch Kreise finden, die gerne Plakate bestellen möchten und sich auch auf Motive einigen können? Kriegen wir das irgendwie hin, das auch über Sammelbestellungen eventuell zu regeln, sodass es dann für die einzelnen Kreise auch günstiger wird? Du meinst jetzt die Europawahlplakate. Mhm. Sofern da welche gewollt sind, also kann man da ein Verfahren initiieren, dass die sich irgendwie dann auch zusammenfinden und das nicht jeder dann ganz einzeln macht. Also sofern die Kreise mit der Wahl der Plakate, die jetzt getroffen wird, wo NRW ja dann nicht mitentscheidet, zufrieden ist, können sie es ja direkt über den, ja, mein Lieblingswort, P-Shop bestellen. Da ist ja so eine Art Sammelbestellung hinter. Wenn wir doch selbst Motive wählen wollen, kommen wir ja wieder in dieses Verfahren rein, dass wir sagen müssen, okay, NRW möchte das und das Motiv haben. Dazu müssten wir die Kreise anfragen und würden dann gleichzeitig sagen, ja, wir bestimmen die Motive jetzt hier mit, aber so bestellen, da müssen wir mal gucken. NRW selber nicht, vielleicht unsere Kreise. Weißt du, Das ist so ein bisschen zwiespältig jetzt. Okay, kurze Nachfrage noch. Die Kommunalwahlplakate kamen ja, glaube ich, vom Artgerecht, die kamen ja ganz gut an. Ich würde mich da sonst auch, sofern die fertig sind, und sonst können wir auch nochmal telefonieren, artgerecht, dass vielleicht kann man sonst auf der Basis nochmal irgendwie gucken, wer welche wovon vielleicht doch bestellen würde. Also ich möchte halt ungern, dass das jeder Kreis dann irgendwie einzeln bestellt, und die Kommunalwahlplakate werden ja voraussichtlich nicht im P-Shop sein. Nee, die werden nicht im P-Shop sein, da kannst du von ausgehen. Da möchte ja auch wahrscheinlich der Direktkandidat aus der kleinen Stadt jetzt nicht unbedingt sein Plakat platzieren, macht ja auch wenig Sinn. Aber wie gesagt, P-Shop wird die Anlaufstelle sein für die, die trotzdem Europa-Plakate haben möchten, aber nicht für die, die individuell andere haben möchten. Das sind dann Kleinserien, die kann man landesweit kann man die sammeln. Dann müsste man sich die Druckvorlage besorgen und dann in Kleinserie drucken lassen, was natürlich vom Preis her ein bisschen was macht, aber letztendlich nicht den großen Wurf bringt, wenn, sagen wir jetzt mal, 3-4 Kreise sich für ein Plakatmotiv für die Europawahl entscheiden. Und das ist nicht das, was der Bund ausgewählt hat. Ne? Ich würde jetzt gern eine Sache kurz abfragen. Spricht irgendwas dagegen, dass wir dem Bund mitteilen, dass NRW als Landesverband so gesammelt die Europaplakate nicht bestellen wird, wir aber nochmal eine Umfrage bei unseren Kreisen machen? Also, Entschuldigung, vielleicht ist das nicht klar genug rübergekommen, aber bei der Individualität, die ich vorhin meinte, ist natürlich auch inkludiert, dass jeder Kreis auch diese Plakate bestellen können muss. Also wenn er. Ja, habe ich ja gerade gesagt. Ja. Okay, alles gut. Nee, deswegen habe ich ja gesagt, der LV nicht. Wir machen aber eine Umfrage bei unseren Kreisen, wer das haben will. So, das war schon das, was ich gemeint habe, dass die das selber entscheiden sollen. Ja, finde ich eine gute Idee. Die Kreise können natürlich das gerne selber machen, aber da ist dann wieder die Frage der Frist. Dann müssen wir trotzdem sagen, hey, pass auf, wir brauchen ein paar Tage mehr, weil du kannst nicht von den Kreisen jetzt verlangen, dass die bis morgen sich äußern. Das geht nicht. Nee, natürlich nicht. Nö, 2 Wochen musst du denen schon geben, mindestens. Ja, eben. Und wenn der Bund da schon sagt, nee, ist nicht, dann ist das Ding wirklich top-down. Also, ja, dann machen wir es nicht. Kein Interesse, nee, dann besteht aber auch kein Interesse von der Seite, die Leute mit auf den Zug draufzusetzen. Ne? Dann möchte die Lokomotive mit Volldampf alleine gegen die Wand. Ja, ich möchte auch keine Plakate bestellen, von denen ich nicht sicher weiß, dass wir die dann auch aufhängen. Vor allen Dingen, dass wir jetzt schon eine Sammelbestellung machen und die Motive sind noch nicht fertig. Das finde ich auch gut. Ja. Gut, dann sagst du dem Incredible Bescheid, Paki, dass wir erstmal nicht in der Frist, die von denen gewünscht ist, eine Bestellung abgeben werden? Ich hatte mit dem ausgemacht, dass ich mich morgen bei ihm melde und sag, wie wir verblieben sind in der Vorstandssitzung, und habe ihn auch schon darauf vorbereitet, seelisch, dass das nicht so laufen wird, wie sie sich das vorstellen, weil es einfach viel zu kurzfristig ist und die 4 Ergebnisse da, also muss ich ehrlich sagen, als Designer, hohes Lob, großes Lob an die aktiven Designer in der Piratenpartei, aber die können das besser und es gefällt mir gar nicht. Mal abgesehen von den Slogans und den Motiven. Gut, ich meine, Julia und Foti als Kandidaten auf den Plakaten könnte ich mir sehr gut vorstellen, weil die beide sehr charakterstarke Typen sind. Aber dieses PDF, was da ist, mit den 4 verschiedenen Konzepten, sag ich mal, sind doch sehr dünn. Also die würde ich zum Beispiel nicht verkaufen. Gut, ich kontaktiere den genau und sage ihm, also wir brauchen mindestens 2 Wochen Zeitaufschub. Okay, dann würde ich gerne, auch wenn da jetzt noch Leute sind, die sich melden, das Thema jetzt beenden eigentlich. Ich hätte aber noch eine Wortmeldung oder eine Information für euch. Okay, kurz bitte. Ja, und zwar war ich gestern im Wahlkampf-Orga-Team zusammen mit der Gefion. Ihr redet immer vom P-Shop. Also ich bin mir gar nicht sicher, ob es einen P-Shop geben wird, weil es muss jemand machen. Und bis jetzt hat sich noch niemand gefunden. Nur das für euch zur Info, setzt nicht so sehr auf den P-Shop. Auch für Streumittel und so weiter. Nö, tun wir nicht. Ja, aber meine Frage, wie plant der Bund denn dann die Verteilung? Ja, es müssen sich Leute für Hüte, also für dafür finden, und solange sich die Leute nicht finden, wird es nichts geben. Also am besten sprecht ihr da mit Gefion nochmal direkt. Also der Hinweis war, dass der Tom diese Geschichte für die Plakate noch machen wird, wenn sich kein anderer findet. Also dementsprechend ist wahrscheinlich, dass er das dann noch macht, und alles Weitere mit dem P-Shop muss halt über die Ausschreibung jetzt entschieden werden. Okay, dann Beenden wir das Thema jetzt erstmal mit den Plakaten. Ich würde gerne noch kurz was einwerfen jetzt. Aber ganz kurz. Ja, schauen wir mal, wie kurz es wird. Also ich habe die Woche jetzt auch nochmal rumtelefoniert mit diversen Druckereien, auch mit meiner Druckerei nochmal gesprochen. Also die halten uns auch noch Slots vor. Das ist auch die Druckerei, die uns beim letzten Bundestagswahlkampf den Arsch gerettet hat, als Kompler weggeknickt ist. Ich weiß nicht, welche Preise der Bund hat. Er hat mir jetzt einen recht guten Preis gemacht. Ich bin da auch weit unter den Preisen jetzt, was Druckzilla etc. pp. Anbietet. Er hält uns da Slots frei, aber natürlich nicht bis zum Abwinken. Also wenn wir jetzt eigene Plakate machen wollen, ich meine, was kommunal ja sowieso auf uns zukommen wird, denke ich mal schon, sollten wir uns jetzt innerhalb der nächsten zwei Wochen bewegen. Aber ich glaube nicht, dass wir da jetzt so unter Druck gesetzt sind vom Bund. Und ich gehe da mit Paki d'accord, das habe ich auch die Tage schon in Mumble gesagt, ich kann mit den Designs auch einfach nicht leben. Okay, dann, da du mit Paki im Gespräch bist, sind wir ja auch über die Slots informiert und sagen wir so, wir tun einfach so, als hätten wir diese Europawahlplakate vom Bund nie gesehen. Gut. Naja, um abschließend dann noch einen Kommentar zu bringen, so wie es im Moment aussieht, finden die mit ihrer Vorgehensweise gerade sowieso keinen, der auf ihrer Seite ist. Insofern bestimmen wir die Musik. Es sollte ja einfach eine bundesweite Kampagne sein und da macht es keinen Sinn, wenn jetzt schon Diskussionen da sind. Das heißt, die müssen einfach nochmal in sich gehen und das Ganze überarbeiten. Punkt. Ist das nicht eigentlich eher eine europaweite Kampagne? Aber naja. Es könnte eine sein, ist aber keine. Gut. Kann, ja. Ich würde gerne den Punkt abschließen, weil wir da jetzt schon so lange drüber diskutieren und eigentlich nur das Ergebnis haben, wir machen es nicht. So. Stimmen wir darüber noch in irgendeiner Art und Weise ab? Nö. Wir müssen ja nur darüber abstimmen, wenn wir was machen, oder? Wir sind uns einig. Wollt ihr da eine Abstimmung drüber, oder? Ich bin der Meinung, wir müssen das nicht abstimmen. Ich werde das so an den Bufo weitergeben und dann gucken wir mal, was zurückkommt. Und dann muss ich gucken, wie ich das dann kommuniziere. Also erstmal natürlich an euch und dann vielleicht in der Sprechstunde nächsten Donnerstag weiter Infos weitergeben oder so. Also ich möchte das ungern auf Twitter machen. Vielleicht schreibe ich auch eine Mail über die NRW-Info, wie es da weitergeht. Gut, dann nächstes Update dazu, nächste Woche Donnerstag wahrscheinlich in der spätestens nächste Woche Donnerstag in der LAFO-Sprechstunde. Ich komme zum nächsten Thema. Ausschreibung Pressesprecher. Jo, da kann ich auch kurz was zu sagen. Ich habe das gerade vorgezogen, damit Leonie das behandelt bekommt. Das geht auch schnell. Ja, wir haben die Ausschreibung auf die ÖA-Liste gekippt. Da gibt's ein Pad zu. Und ich habe einen Punkt ergänzt. Da gab es ja letzte Sitzung einen Antrag zu, dass Ausschreibungen dann irgendwie so eine Klausel haben, dass man den Landesverband kennen soll und Piratentools und so weiter. Und ich kann das Pad mal kurz reinposten. Momentchen. Eine kurze Frage vorweg. Hattet ihr seit Dienstag, also Paki, du oder Sasa eventuell mit Bernd oder Holario schon mal gesprochen? Ich habe das ins Trello geschmissen und habe darum gebeten, dass die da nochmal drüber gucken und das korrigieren. Ich weiß aber nicht, ich habe noch keine Rückmeldung bekommen, ob die das gemacht haben. Also so wie es aussieht, ist da nichts geändert worden. Insofern weiß ich jetzt nicht, ob das okay war oder ob sie einfach die Zeit nicht gefunden haben. Okay, ich wollte hier nur spontan nochmal nachfragen. In der Sitzung Dienstag war der Bernd, war das glaube ich, auch ein bisschen enttäuscht, dass ihr beide nicht da gewesen seid oder erwartete wohl, dass von euch aus die Ausschreibung für den Pressesprecher kommt. Auf jeden Fall haben wir da im Moment eine Lücke, was die Auslastung der beiden angeht. Die haben viel zu viel zu tun und würden sich auf jeden Fall da jetzt schnell Ersatz für den Stefan wünschen. Und wäre cool, wenn ihr da mit den beiden einfach nochmal irgendwie zusammenklucken könnt oder schauen könnt, dass die Ausschreibung ausgeht. Aber da wollte ich mich jetzt eigentlich nur nach dem Stand erkundigen. Ja, ich bin also super eng mit denen in Kontakt. Nur die letzten Tage hatte ich ein bisschen viel um die Ohren. Aber ich werde morgen mal einen von den beiden anrufen. Alles klar und danke fürs Hochziehen. Supi, dann haben wir den nächsten Punkt, Planungsstand LPT 2014.1 vom GEO. Bitte, sag mal was. Ja, hallo, schönen Abend. Der Punkt war gedacht als Nachfrage, wie ich mir den LPT aus eurer Planungssicht vorzustellen habe. Hintergrund okay. ist, dass Danielsson am Samstag, glaube ich, auf die Infoliste geschrieben hat, da ist die Seite zum LPT, da sind die Portale. Und wenn ich jetzt auf die Antragsliste schaue, sehe ich da exakt bis jetzt 3 Stück drin. Das finde ich sehr dünn, insbesondere vor dem Hintergrund, dass 2 davon, glaube ich, konkurrieren. Und dass ansonsten im Wesentlichen Satzungsaufgeräume ist. Ich sehe jetzt auch im Pad schon, dass da mit Stichworten um sich geworfen wird, ist die falsche Formulierung, dass die da stehen. Ich kann dazu gerne was sagen. Ja, Moment, ich bin gleich fertig. Ich wüsste gerne etwas detaillierter, wie ihr euch die Behandlung dieser Punkte vorstellt. Ich fände es schade, wenn wir uns da mit 300 Mann treffen, dann nur die Satzung reparieren oder es dann zu einem ähnlich unproduktiven TO-GO-Geschlachte kommt und eine Diskussion in die SMV. Ich fände es viel besser, wenn wir es vorher gut planen können und wir wirklich Dinge entscheiden. Die Chance hatten wir mal. Ja, das. Ich glaube, niemand wird dir widersprechen, wenn wir gerne einfach Dinge sehr konzentriert kurz durchdiskutieren und dann entscheiden. Also das ist der Wunsch, den jeder hat. Also im Prinzip, so wie es aussieht, hat das Ganze 4 Dinge, wobei eins noch mit Fragezeichen da steht. Das eine ist eine SMV für NRW. Wollen wir das? Was soll eine SMV können? Was soll sie nicht können? Es geht nicht darum zu sagen, mit welchem Tool wollen wir eine SMV. Es geht halt tatsächlich darum, was müsste die können? Was müsste sie leisten? Wollen wir das, um dann das gemeinsam zu beschließen? Ich oute mich jetzt hier mal als Befürworter. Ich fände es gut, wenn wir dort eine SMV beschließen könnten. Der zweite Punkt, den wir dort haben, ist, dass wir mit der AG-Struktur dort die Änderungen, die wir gerne machen würden, vorstellen werden. Das wird ein etwas längerer Slot. Ich denke, das wird auch Diskussionsbedarf dazu geben. Dafür sind einige Satzungsänderungen notwendig, um uns da auf Reihe zu bringen, was das angeht. Ich denke, das allein wird wird schon ein paar Stunden in Anspruch nehmen. Das nächste, was wir brauchen, ist, dass wir haben es spaßeshalber auf dem TDPA Gimme 5 genannt. Wir würden gern auch in Zusammenarbeit mit der Fraktion die 5 Themenbereiche finden, für die Piraten im nächsten Jahr stehen wollen. Also tatsächlich, wir wollen unsere Themenschwerpunkte festlegen. Dabei geht es nicht dazu, um irgendwelche Parteiprogrammanträge oder Wahlprogrammanträge zu machen, sondern gemeinsam zu finden, womit wollen wir eigentlich die nächsten Monate wahrgenommen werden. Das Ganze kann natürlich nur in Zusammenarbeit mit der Fraktion sein. Ich habe das dem Fraktionsvorstand auch schon mitgeteilt und sie gebeten, dass sie bei der nächsten Vorstandsklausur da ganz, ganz, ganz, ganz dringend drüber sprechen sollen. Du hast recht. Das muss noch besser kommuniziert werden von uns aus. Ich werde da eine E-Mail zu fertig machen, die ich auch über die NRW-Info rüberschicke, wo ich dieses Gimme5-Projekt vorstelle. Meine Vorstellung wäre, dass Leute Themenschwerpunkte von 1 bis 5 Themenschwerpunkte zur Auswahl stellen, wir dann das sortieren, gucken, ob es Doppelte gibt und so weiter und wir uns gemeinsam auf 5 große Themenkomplexe einigen, um in NRW kampagnen- und öffentlichkeitsarbeitsfähiger zu werden und besser nach außen treten zu können. Und das vierte ist, dass wir zurzeit überlegen, einen Beisitzer nachzuwählen für den Ali, der ja nicht mehr im Vorstand ist. Wir merken einfach, dass wir die Arbeitskraft benötigen und würden gerne einen Beisitzer nachwählen. Das ist aber noch nicht im Vorstand auch gänzlich diskutiert und entschieden. Konnte ich damit deine Frage beantworten? Nicht so ganz. Also gerade vor dem Hintergrund, dass die Einreichungsfristen da wie üblich sehr schnell kommen und man dann üblicherweise 2 Tage vorher gerne noch dringend was einreichen muss. Also beim Punkt SMV kann ich das direkt dran festmachen, wenn du sagst, du bist Befürworter und ich dann den Eindruck habe, das wird da irgendwie zu einem Schwafelpunkt ausarten, dann juckt es mich sehr in den Fingern, einfach 3-4 Anträge ins Antragsportal reinzustellen mit wir wollen das gar nicht oder wir wollen das nicht über BEO oder macht, was er wollt, dass ich dann austreten muss, was auch immer. Damit einfach wir rechtzeitig vor Ende der Frist wissen, über was wir da abstimmen können. Also ich weiß nicht, wie ihr euch den Zeitplan vorstellt, wenn du sagst, es soll da einen Block dazu geben, wann wir erfahren, also, in welchem Rahmen das am Ende abgestimmt werden soll. Das können wir ja nicht da jetzt spontan diskutieren. Wir können natürlich nicht sagen, vor Ablauf der Antragsfrist sagen wir euch, worüber ihr auf dem LPT abstimmen wird, weil ja vor Ablauf der Antragsfrist immer noch Anträge kommen können. So, die kann ja jeder kann einen Antrag stellen und nicht nur wir. Also wir können ja jetzt als Vorstand nicht vorgeben, was da für Anträge reinkommen. Wir können natürlich welche vorstellen und uns freuen, wenn die da sind, aber jeder im Landesverband kann da einen Antrag stellen und ja. Jens, direkt zur SMV, bitte. Ja. Genau daraufhin zielt ja die Umfrage Basisbeteiligung ab. Deswegen wäre es ganz schön, wenn wir da mal vorankommen würden. Ja, woran hängt's? Christian, soweit ich weiß, wollte sich drum kümmern. Nee, Carsten. Oh. Okay, Carsten. Wollte sich kümmern. Genau, da ging's um die Daten, ne? Um die Mitgliederdaten. Jo. Carsten, kannst du dazu was sagen? Weil es wäre schon ganz schön wichtig, dass wir es so schnell wie möglich raushauen. Nee, kann ich jetzt gerade nicht. Kannst du das abgeben an den Jörg oder an jemand anderen? Da gib mir doch nur ein paar Punkte. Es geht um die Basisumfrage, die wir machen wollten, die Umfrage zur Basisbeteiligung. Und die Umfrage ist von Markus unter anderem mit erstellt worden und die warten jetzt noch auf die Mitgliederdaten, um die Umfrage verschicken zu können. Gibt es auch eine Ticketnummer zu? Dann ja auf den ganzen Extrakt also. Ja, genau. Ja, okay, da kommt ja jeder von euch dran, an den ganzen Extrakt. Das können wir machen. Nochmal. Ich sag, das können wir machen. Die Frage ist, wer macht es? Du? Also das kann jetzt sofort jeder machen. Das ist der Extrakt im Portal, das ist die CSV-Datei. Die kann jeder sofort von euch raushauen. Und soll der Markus mir mal eben eine verschlüsselte E-Mail schicken, dann antworte ich ihm darauf. Die Markus, Ticketnummer ist 97885. Markus, schickst du der Steffi bitte eine verschlüsselte E-Mail und sie antwortet mit der CSV-Datei darauf. Ich brauche die Ticket dafür nicht, Paki. Oder dem Alex. Der Korrektheit halber. Na, einer von euch. Einigt euch. Mir ist wurscht. Aber dass wir so schnell wie möglich diese Umfrage rausschicken können. Am besten dem Alex schicken. Also ich bin schon dabei jetzt. Okay. Alex, schickst du... Ist der Alex noch da? Der hat eben den Server verlassen, glaube ich. Alex hat den Server verlassen. Schickst du es dann, kannst du dem Alex das trotzdem zuschicken? Steffi? Ich an den Alex? Ja. Alex rein. Ja, genau. Ja, klar kann ich das. Von dem habe ich ein PGP, glaube ich. Supi. Machen wir fertig. Schneidest du nur hin die Zellen raus, Bankverbindung und so? Ja. Okay. So, es sind jetzt noch, Solskin ist noch oben und MacGyver. Ist okay, wenn ich MacGyver eben zuerst dran nehme? Bitte, ja, klar. Okay, Volker, ja, sag kurz was. Ich bin nur kurz für mich, ich bin ganz kurz AFK, weil ich dringend mal abonnieren muss. Ist das? Na super, jetzt rennt er weg, ich wollte ihn gerade ermahnen. Also, ganz kurze Info, am Montag ist die AG-Struktursitzung. Danach legt sofort die UG-Satzung los, wird die Anträge dann in reinhauen. Es werden ungefähr 15 sein. Ist schon alles vorbereitet, ich brauche nur noch das Okay quasi der AG-Struktur, dann sind die Satzungsänderungsanträge da. Wir werden auch nur die stellen, die den Wahlkampf nicht stören werden. Alles wirkliche große Änderungen heben wir uns für später auf. Aber wie gesagt, wahrscheinlich ab nächste Woche werden da 15 Anträge mehr drin sein und dann haben wir auch was zum Abstimmen. Okay. Eine Sache, die ich kurz einwerfe zum Punkt 5 Themenbereiche. Ich habe mehrere Leute auf dem TDPA aus der Fraktion angesprochen, die darum gebeten, bis zum Fraktionentreffen am 8. und 9. Februar Themen zu sammeln, also in kurzen Stichworten einfach mal Sachen zu sammeln und die auch zu werten, also dass man sieht, okay, wo in der Fraktion sind die wichtigsten Dinge, die sie durch die Basis halt unterfüttert haben wollen, und das werden wir alles im Liquid NRW dann einstellen und gucken, wie da die Beteiligung wächst. Ansonsten das dann über die Mailinglisten noch mit aufnehmen. Das wäre natürlich dann noch eine Geschichte nach der Umfrage Basisbeteiligung zu überlegen, ob wir noch eine Lime-Survey-Umfrage machen vor dem LPT. So, als nächstes war, glaube ich, Solsken dran. Ich bin auch wieder da. Ah, Jens. Solsken, du warst, glaube ich, als nächstes dran und wolltest was sagen, ne? Ja, danke. Ich wollte mal fragen, wie weit bei euch ist so, ich meine, wir haben jetzt eine SMV nicht beschlossen. Es ist mehrfach auf Bundesebene versucht worden. Ich sehe euer Anliegen schon, das und halte es auch für grundlegend besser, es erstmal auf kleinerer Ebene irgendwie zu machen. Allerdings würde mich mal interessieren, inwiefern ihr euch mit dem BEO schon auseinandergesetzt habt, der nun beschlossen ist, wie es da vorangeschritten ist auch und wann die Mitglieder oder wie das auch hier im LV verankert werden soll. Weil es ging ja vorhin auch darum, dass es nicht jetzt um das Tool gehen sollte auf dem Landesparteitag. Und ich denke, insbesondere die Grundzüge des BEO entsprechen, glaube ich, dann ziemlich genau dem, was ihr vermeintlich jetzt ohne Tool dann dort vielleicht auch beschließen würdet. Und dann ist es redundant. Okay, nee, das so ist nicht, warte nee. Mal kurz, Jens. Ja. Thema BEO kann ich ziemlich genau den Stand sagen, weil ich nämlich in der PG-Basisentscheid mitarbeite und gerade eine Anfrage reinbekommen habe, dass das Webdesign, Webinterface zu gestalten. Und das heißt für mich, also jetzt mal so eine realistische Einschätzung, dass das noch mindestens ein halbes bis dreiviertel Jahr dauert, bis das Ding überhaupt startfähig ist, wenn man dann noch Testphase und so weiter dazu rechnet, dann sind wir in 2015. Und ich finde nicht, dass das redundant ist, weil wir ja auch Landesprogramm beschließen müssen und das können wir in NRW nicht mit dem BEO, so wie ich das verstanden habe, sondern das ist ein Bundestool und eine Bundessatzung. Von daher läuft das parallel und ich halte es schon für sinnvoll, auf Landesebene die SMV zu testen. Was diese Tool-Diskussion angeht über Liquid Feedback oder wie auch immer, das ist im Prinzip eine GO-Diskussion und da kann es natürlich auch Anträge für den Landesparteitag geben. Ich halte aber mehr davon, wenn wir das Konstrukt der ständigen Mitgliederversammlung erstmal als solches diskutieren und dann abstimmen und gucken, was wir haben und daraufhin dann vielleicht beim nächsten LPT eine entsprechende GO und TO abzustimmen. Ich nehme an, ihr macht es dann mit Klarnamen, weil das Problem der der Sockenpuppen ist ja bislang nicht geklärt und da würde man ja dann vermeintlich auch Gefahr laufen. Es gibt ja auch selbst ernannt, also es gibt Leute, die, da weiß ich ganz genau, die haben Sockenpuppen, um es einfach auszuprobieren, haben sie im Bund installiert. Also dessen ist man ja noch nicht wirklich Herr geworden. Also nicht wir machen. Man kann natürlich gucken, was wollen wir? Also wollen wir eine Klarnamen-SMV haben? Wollen wir eine andere SMV haben? Wenn wir eine andere haben wollen, wie stellen wir das sicher? Das sind ja schon wichtige Punkte, aber das können ja wir nicht als Landesvorstand entscheiden. Naja, das ist insofern, nee, könnt ihr auch nicht, aber das sind ja Probleme, die einfach noch existent sind. Monopol ja, natürlich. Schreibt auch gerade noch in Chat, Verifikation des Bundes ist verwendbar. Vielleicht mag er selber nochmal genau erläutern, was das ist. Und ich würde euch auch, ich weiß nicht, ob das jetzt alles so richtig war, was du gesagt hast, Paki, aber da vielleicht echt nochmal in der nächsten Sprechstunde vielleicht nochmal den Entropie auch einladen, der sich da ja sehr gut mit auskennt. Und Sprechstunde ist ja jetzt auch nicht so überladen immer vielleicht, aber da vielleicht das nochmal von ihm auch vorstellen lassen, das ganze Konzept. Er ist da, glaube ich, sehr, sehr, sehr firm und auch sehr informationsbereit, was die Aufklärung über den BEO angeht. Ja, ich hatte eh vor, mich mit der Woche jetzt mit denen kurz zu schließen. Das ist auch noch der Fu aus Berlin und noch ein paar andere. Und dann kann ich auf jeden Fall mehr sagen. Super, der Gero hat noch eine Wortmeldung. Ja, ich stelle hier fest, dass anscheinend dann doch noch auf dem LPT da größer drüber diskutiert werden soll. Ich habe ehrlich gesagt, nachdem ich das auf den BPTs mitverfolgt habe, doch Angst davor, kann man durchaus sagen, wie das dann ausartet. Ich halte es für eine absehbare Katastrophe, das auf dem LPT wirklich diskutieren zu wollen, was für Vor- und Nachteile das hat. Ich bitte euch inständig, denkt bitte drüber nach, ob ihr mit wirklich ausreichend Vorlauf auch vor Ende der Antragsfrist nicht lieber mehrere Varianten wirklich als Anträge einstellt, über die man dann wirklich kurz und knapp einfach abstimmt auf dem LPT. Ich muss dir total widersprechen. Ja, red aus, ja gerne, Entschuldigung. Also tut ihr das nicht, das könnt ihr als Drohung auffassen oder nicht, stell ich euch zur Not die Anträge da rein, dass sich dann NRW klar zu bestimmten Sachen entscheidet, was man will, was man nicht will. Und dann werde ich auch alles in meiner Machtstunde tun, dass die dann irgendwie abgestimmt werden auf dem LPT. Ich halte es für völlig undurchführbar, diese Diskussion auf einem LPT wieder führen zu wollen. Das können wir bitte über Mailinglisten, Mumble, was auch immer im Vorfeld tun. Das geht auf einem LPT nicht, genauso wenig wie es auf dem BPT funktioniert hat. Da hast du die Extremisten, die gegeneinander argumentieren, sich Schlachten liefern, das klappt nicht. Es war jetzt schon Sinn der Sache, dass wir das vorher diskutieren. Also es macht ja keinen Sinn, da jetzt irgendwelche Anträge reinzuschmeißen. Und ja, da gebe ich dir recht. Also das müssen wir vorher diskutieren, aber wir können es nicht verhindern. Du kannst eine TO nicht seitens des Landesvorstandes einfach vorgeben. Das wird sich auf dem LPT dann so oder so zeigen. Also ich verstehe deine Sorge. Ich war ja auch in Neumarkt auf dem BPT und habe es miterlebt. Aber gerade das ist ein richtungsentscheidender Entschluss, muss man einfach sagen. Das ist und da ist es wichtig, dass man die Möglichkeit hat, auch darüber zu diskutieren. Und ich sehe eine Diskussion nicht und Katastrophe an, ehrlich gesagt. Und man kann einen Beschluss nicht herbeiprügeln. So, das funktioniert einfach nicht. Wir werden das natürlich vorher in Diskussionsrunden machen. Das ist ja auch erst im April. Wir haben ja noch ausreichend Zeit bis dahin, die unterschiedlichen Modelle zu diskutieren. Das muss nicht vor Antragsfrist diskutiert werden. Das kann auch, nachdem die Anträge da sind, noch diskutiert werden. Ich kann nur sagen, eine Diskussion ist dazu wichtig. Und es ist ja auch nicht so, dass wir von Null anfangen, weil das ist ja auch auf Bundesebene mit Beteiligung von NRW-Land schon diskutiert worden. Aber ich werde auf einem LPT keine Diskussion abwürgen. Das werde ich nicht tun. Ja, sehe ich genauso wie du, Jens. Aber Gero, ich meine, du bist in dem Thema ja auch ein bisschen drin. Du kannst gerne mithelfen, die Diskussion vorher anzukurbeln, dass wir möglichst alle Argumente bis zum LPT gehört haben und dass wir möglichst bis zum Einreichungsschluss auch wirklich alle partiellen Dinge, die uns wichtig sind, die auch in der Diskussion vielleicht so ein bisschen polarisieren, mit als Anträge reinkommen. Also ich habe den Arndt Heuvel jetzt angesprochen. Wir hatten auf dem TDPA eine belebende Diskussion mit Kai und Daniel Düngel und vielen Besuchern in dem Nachmittagsslot. Und ich denke, die Bereitschaft und auch der Wille in NRW ist da. Wir müssen halt gucken, dass wir die Leute, die da vielleicht nicht so informiert sind, jetzt aufklären, was das heißt und was da möglich ist. Ich denke, dass die meisten Mitglieder schon lange eine Meinung zur SMV haben und es am Ende nur eine Schlacht gibt. Aber ich denke, die Argumente hier sind auch ausgetauscht. Für mich ist das Thema heute hier auch dann erledigt. Okay. Brauchen wir da jetzt einen Beschluss? Nö, nee. Das war ja nur eine Nachfrage zum Stand, da braucht man keinen Beschluss. Okay. Gut, ich muss kurz im Pad scrollen, eine Sekunde bitte. 752. Ja, ich sehe es gerade. Wir haben den Aufruf zum IDP. Guckt bitte alle einmal auf die Homepage, die verlinkt ist im Pad. Am 1. Februar ist der IDP 14. Eine große Aktion wird unter anderem sein auf dem Roncalli-Platz in Köln. Da wird eine Demo für Privatsphäre sein. Bitte, bitte, bitte, bitte, bitte, bitte, bitte, geht dahin. Wir haben es heute wieder im Landtag gemerkt. Außer uns hat politisch, also außer zumindest als Partei, hat außer uns politisch das Ding niemand auf dem Schirm. Wir müssen da aktiv werden und wir müssen alle Streitereien und allen Kackscheiß, den wir haben, vergessen und einfach mal die Arschbacken zusammenkneifen und auf die Straße gehen und das ist unser Thema. Und ich mache mir ernsthafte Sorgen, wenn wir dazu nicht auf die Straße gehen. Also mach das bitte. Das ist zwingend notwendig. Für mich gibt's da gar keine Diskussion. 1.2. Tag der internationaler Tag der Privatsphäre oder International Day of Privacy gibt's nicht nur in Köln. Bundesweite Demos findet ihr auf demonstrare.de. Der Link steht auch im Protokollpad und hinterher im Protokoll-Wiki. Macht was. Wenn ihr auch eine kleine Aktion bei euch zu Hause machen wollt, von mir aus auch. Aber denkt eher bitte dran, wenn ihr es schafft, da hinzufahren, die großen Demos zu unterstützen. Die Demo ist in Köln. Fahrt hin. Seid aktiv, seid laut, bitte. Nächster Punkt war die Nachfrage Sonnenschirme. Die hatten wir direkt am Anfang geklärt. Uns bleibt also nur noch den nächsten Termin festzulegen. Der nächste Termin für die Vorstandssitzung ist heute in 14 Tagen. Das ist der 13.2. um 20.30 Uhr. Ich fand, es war eine tolle Vorstandssitzung heute. Wir haben ganz toll diskutiert. Ich bedanke mich bei allen Anwesenden. Ich bedanke mich für eure Zeit und für eure Wortmeldungen. Und der Vorstand zieht sich jetzt noch kurz in den nicht öffentlichen Teil zurück. Nehmen wir den Milano mit. Der wollte uns ja, glaube ich, kurz sprechen. Ja, vielen Dank für die tolle Sitzungsleitung, Jens. Das hast du super gemacht. Dankeschön. Schließt du bitte den öffentlichen Teil noch? Ja, ich bin, wenn ich gleich fertig bin, schließe ich den öffentlichen Teil. Irgendwer hat aufgelegt. So, Milano, wir ziehen dich noch, kommst du einmal in den Sprechenraum, dann ziehen wir dich in den nicht öffentlichen Teil dazu. Und dann bedanken wir uns bei allen Anwesenden und wünschen euch noch einen wunderschönen Abend. Ich schließe hiermit die Sitzung, den öffentlichen Teil der Sitzung um 22.57 Uhr. Bis dann. Intro und Outro Musik von Matthias Westner. East meets West unter Creative Commons.